Es gibt kaum einen Zeitungsartikel zu wirtschaftspolitischen Themen, kaum eine Talkrunde im Fernsehen, die nicht oder in der nicht von den Beteiligten, Wissenschaftlern, Politikern, Wirtschaftsführern mit Globalisierung argumentiert wird. Da ist dann von den Herausforderungen der Globalisierung die Rede, von den Chancen, die sie bieten soll, von den Risiken, die sie beinhaltet. Und alle, die diskutieren, sind normalerweise sich einig in einem Punkt, dass Globalisierung einiges erfordert. Von dem Standort hier, von den Leuten hier, die Politik zwingt zu Reformen. Und bei den Reformen ist auch klar, dass das, wie es bislang hier zuging, so nicht mehr haltbar ist. Also dass Schluss, wenn man es lapidar sagen will, mit lustig ist. Dass es harte Konsequenzen erfordert. Modernisierung ist angesagt. Das ist das zweite Wort, was sofort nach Globalisierung kommt. Modernisierung ist angesagt mit all den Härten, die das dann für die Beteiligten oder Betroffenen mit sich bringen mag. Und auch diejenigen, die sich an den offenkundigen Härten und Schäden für die Menschheit, vielleicht auch die Natur, stören, die damit angesagt sind, die glauben auch an die Diagnose, dass heute so etwas wie Globalisierung herrsche. Dass das der Sachzwang ist, dass das die Tendenz ist, die in der Welt heutigen Tags gilt. Also die glauben auch an die Globalisierung, gerade wenn sie sich dagegen wenden. Sie heißt ja auch Antiglobalisierungsbewegung. Angesichts von so viel Einigkeit in der Debatte, in der Diagnose, Globalisierung ist das, was heutigen Tags die Tendenz der Welt wäre, will ich mit dem Vortrag ein paar Zweifel daran setzen. Und ich will das in drei Abteilungen tun. Das erste, auf was ich aufmerksam machen will, ist, wenn von Globalisierung die Rede ist, sollte man die Sache, auf die das Schlagwort anspielt, von der Sachzwang-Ideologie, die sie transportiert, unterscheiden. Also ich will in einem ersten Teil meines Vortrags heute die Sachzwang-Ideologie, die in Globalisierung enthalten ist, aufs Korn nehmen. Also die Frage beantworten, wie geht das immer gleiche Argumentationsmuster und was leistet die Rede von der Globalisierung? Das ist der erste Teil von dem Vortrag. Im zweiten Teil will ich die Sache selbst darstellen. Das ist dann ein bisschen schwieriger, umfangreicher auch. Die Sache nämlich, die, auf die die Globalisierung, die Rede von der Globalisierung anspielt, ist die Konkurrenz der Nationen auf dem Weltmarkt. Um die Erträge, die in diesem und auf diesem Weltmarkt erwirtschaftet werden. Und die Ausführungen dazu werden nicht abgehen, ohne einiges zur politischen Ökonomie. Also da geht es um ein paar Klarstellungen zum Verhältnis von Staat und Kapital, Weltmarkt und Weltgeld heute und zur Bedeutung von Lohn und Leistung der Arbeit für den nationalen Standort. Das ist der zweite Teil des Vortrags. Und im dritten Teil will ich mich auseinandersetzen mit der Antiglobalisierungsbewegung und der Frage nachgehen, was eigentlich eine Bewegung, die zum Beispiel bei den Treffen der G7, Weltbank, IWF oder sonstigen Institutionen aufmarschiert, demonstriert, was bewegt eine diese Bewegung? Im doppelten Sinne, was hat sie hervorgebracht und was will sie? Das sollen die drei Teile von dem Vortrag sein. Keine Angst, das wird nicht ewig dauern. Es ist genug Platz für Diskussion. Und wenn es Fragen gibt, dann kann man auch während des Vortrags oder Einwände gibt oder Kommentare, dann kann man auch während des Vortrags, selbst wenn so ein großer Hörsaal hier ist, wir sitzen ja jetzt doch etwas enger zusammen, kann man mich einfach unterbrechen, fragen und dann kann man in eine Diskussion einsteigen. Vielleicht noch ein Hinweis, manchmal gehen ja auch Leute ein bisschen früher oder müssen früher weggehen. Etliche der Argumente, die ich hier vortrage, finden sich auch in einer politischen Vierteljahreszeitschrift. Gegenstandpunkt, die hier oben erhältlich ist, da kann man auch das eine oder andere nachlesen zu dem, was ich hier sage. Schluss mit den Vorbemerkungen, Einstieg in den ersten Punkt. Globalisierung als Sachzwangideologie. Ich will einfach mal so einsteigen, dass ich drei aktuelle Beispiele nenne, wie diese von mir als Sachzwangideologie Globalisierung bezeichnete Ideologie auftritt. Erster Punkt, Politik, kennt jeder, Agenda 2010, Begründung dafür. Angesichts des globalen Wettbewerbs, der Globalisierung, ist der Sozialstaat, so wie wir ihn seit 30 Jahren hier in Deutschland haben, nicht mehr haltbar. Die sozialen Sicherungssysteme sind in einer globalen Welt, so wie sie jetzt existiert, nicht mehr haltbar, müssen reformiert werden. Entweder wir bauen den Sozialstaat um oder die Globalisierung baut ihn um und schafft ihn ab. Wir müssen ihn haltbar machen in Zeiten der Globalisierung. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel aus der Wirtschaft. Kein Manager, Vorstand eines großen Unternehmens sagt, oder alle sagen sie, angesichts der Globalisierung des Wettbewerbs müssen wir drastisch an Kosten einsparen. Die Globalisierung zwingt, unseren Standort zu überdenken, zwingt uns dazu, zu überlegen, können wir in Deutschland, ich rede jetzt mal aus der deutschen Perspektive, können wir in Deutschland noch weiter produzieren, müssen wir nicht die Produktion woanders hin verlagern. Wenn wir sie nicht verlagern sollen, dann erfordert das drastische Abstriche, Einsparungen an Lohnkosten hierzulande. Drittes Beispiel, wir sind ja hier an der Hochschule, Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu der Hochschullandschaft besagt, die Globalisierung verlangt, auch und gerade von den Universitäten, im weltweiten Wettbewerb zu bestehen. Und dann in dem Artikel, den ich jetzt einfach mal willkürlich rausgegriffen habe, kommen dann verschiedene Hochschulpräsidenten zur Sprache, die dann mit dem Verweis auf die Globalisierung und den stärkeren Wettbewerb alles Mögliche an Einsparungen, an Veränderungen in der Hochschullandschaft hierzulande für notwendig erachten. Also mehr Konkurrenz, Schließung von Fachbereichen, Studiengebühren und dergleichen mehr. Was kann man diesen drei Beispielen entnehmen? Das Argumentationsmuster ist immer das gleiche, nämlich mit dem Verweis auf die Globalisierung, auf den globalen Wettbewerb, wird all das, was für notwendig erachtet wird oder was jetzt in die Wege geleitet wird, für notwendig und unausweichlich dargestellt. Also all das, was es jetzt an Konsequenzen, an Reformen gibt, an Zumutungen, kann ich auch sagen, wird mit dem Verweis auf den globalen Wettbewerb als unausweichlich dargestellt. Also das Arbeitslosengeld 2, die drastische Absenkung dieser Gelder für Leute, die außer Brot gesetzt sind, die Senkung des Lohns für diejenigen, die noch beschäftigt sind, bei Opel jetzt kürzlich, oder vorher bei VW oder bei Daimler Chrysler, unausweichlich wegen der Globalisierung. Studiengebühren, unausweichlich wegen der Globalisierung. Also all das, was an Reformen in die Werke, ins Leben gerufen wird, durchgesetzt wird, wird als unausweichlich dargestellt. Das Verlogene dieser Rechtfertigung der politischen Reform wird schon kenntlich an der Dialektik von Macht und Ohnmacht, die da zur Sprache kommt. Also die eine Seite ist immer, dass ohne ja, jeden Ton auch von Entschuldigung die politischen Macher oder die Wirtschaftsführer oder die Unipräsidenten auf Ohnmacht plädieren und sagen, der Staat kann in heutigen Zeiten gar nicht mehr das machen, was er früher gemacht hat. Eine Lohnpolitik, eine Sozialpolitik, eine Wirtschafts-, Steuer- oder Bildungspolitik nach nationalen Traditionen, so wie sie die letzten 30 Jahre betrieben worden ist, kann nicht mehr weitergeführt werden angesichts der Globalisierung, die die Schutzwirkung der bisherigen Grenzen aufhebt. Also Grenzen, die es bislang gab, hätten, seitdem transnationale Kapitale aller Länder die Standorte vergleichen und sich zum Beispiel nur dort zur Niederlassung entscheiden, wo die Leistungen eines Standorts spitze und die Belastungen und Kosten für das Unternehmen minimal sind. In einer solchen Situation wäre der Sozialstaat ohnmächtig geworden und könnte gar nicht mehr Politik nach dem bisherigen Muster betreiben. Der ohnmächtig gewordene Nationalstaat muss es dem Kapital recht machen, sonst haut es ab. So, das ist die Abteilung Ohnmacht. Das Interessante ist, jetzt geht es gleich anders weiter, nämlich das, und dass das nicht passiert, dafür setzt er seine Macht ein, der Staat, die politischen Macher. Also einerseits auf Ohnmacht plädieren, aber dann mit sehr viel Macht und Gewalt dafür sorgen, dass das für notwendig Befundene durchgesetzt wird. Also eine Agenda 2010 durchsetzen, eine Erpressung lancieren, jetzt bin ich beim Wirtschaftsführer wieder, dass den Beschäftigten des Unternehmens klar macht, entweder ihr lasst euch das gefallen oder wir gehen woanders hin und eure Arbeitsplätze sind pardu. Daran wird schon deutlich, von wegen einfach Sachzwang. Da steht Interesse, ein Wille, der sich auch die Mittel verschafft und mit dem Verweis auf die Globalisierung dieses rechtfertigt. Es wird übrigens sofort deutlich, wenn Betroffene von den Maßnahmen sie sich nicht gefallen lassen. Also mehr jetzt als bloß auf Montagsdemonstrationen dagegen demonstrieren, aber sonst sich praktisch dem fügen. Wenn das nicht der Fall ist, dann merkt man sofort, dann ist Globalisierung gar keine Zwangsläufigkeit, sondern es ist eine Auseinandersetzung zwischen einem von oben geltend gemachten Interesse und Interessen von unten, die sich dem fügen lassen sollten. Also vor 20 Jahren, die ersten, die solche Sachen gemacht haben, zum Beispiel in Großbritannien, da war klar die Ansage, unser Land muss modernisiert werden durch eine damalige Regierungsministerin Thatcher, war gleichbedeutend damit. Ich muss all die, die dem entgegenstehen, aus dem Weg räumen. Da mussten die Gewerkschaften klein gemacht werden und ähnliches. Das ging dann hart zur Sache. Also nur als ein Beispiel, um nochmal deutlich zu machen, die Rede von der Unvermeidlichkeit der Globalisierung, die Reformen unvermeidlich macht und die jedem doch einleuchten müssen, naja, ist schon eine Ideologie, kenntlich an dieser Dialektik von der Staat sei ohnmächtig, aber dann setzen die Politiker auf sehr viel Gewalt, um die unausweichlichen Konsequenzen dann wirklich durchzusetzen. Ich kann das auch nochmal von der anderen Seite her sagen. Das Schlagwort von der Globalisierung ist die moderne Fassung der alten Sachzwang-Ideologie. Also dieser Ideologie, die sagt, Globalisierung ist verschärfter Wettbewerb, und verschärfter Wettbewerb heißt, die Maßnahmen, die zum Bestehen dieses Wettbewerbs notwendig sind, müssen euch doch einleuchten. Also Globalisierung, Wettbewerb, wenn ich jetzt mal aus der Wirtschaft wieder argumentiere oder das Beispiel nehme, der verschärfte Wettbewerb, weltweite Wettbewerb, verlangt Kostensenkung hier. Also mehr Gewinn bei den Unternehmen, sonst geht das Kapital unter oder es geht weg. Es muss weggehen, wenn diese Kostensenkung nicht stattfindet. Da muss man sagen, ja, für das Kapital gilt diese Notwendigkeit, diese Gewinnnotwendigkeit. Es ist tatsächlich so, für ein Unternehmen ist es so, dass es bei Strafe seines Untergangs gezwungen ist, seinen Gewinn zu steigern. Übrigens deswegen, weil es alle so machen und sie deswegen den wechselseitigen Druck auf sich ausüben. Nur für die Betroffenen ist es noch längst kein Argument, sich dieses Gewinninteresse einleuchten zu lassen. Eigentlich ist es ein Argument gegen dieses System, wenn das Gewinninteresse nicht nur einfach eine Profitgeilheit der Unternehmen ist, sondern quasi ins System als Zwang eingebaut ist. Eigentlich ist das ein vernichtendes Argument über dieses System, dass das persönliche Bereicherungsinteresse des Unternehmens quasi als Zwang ihm nochmal gegenübertritt, der bei Strafe seines Untergangs dieses durchsetzen muss. Eigentlich eine vernichtende Kritik des Systems, aber es wird verwandt und ausgenutzt als, ich muss das machen, ich bin dazu gezwungen, und weil ich als Unternehmer dafür gezwungen oder dazu gezwungen bin, soll es euch als Betroffenen dieser Maßnahme, also euch als Belegschaft einleuchten, dass der globale Wettbewerb von euch diese Opfer verlangt. Also diese Sachzwang-Ideologie von der Globalisierung, vom globalen Wettbewerb, erklärt die Form, wie der Kampf um die Erträge der kapitalistischen Reichtumsproduktion in den Nationen und zwischen den Nationen stattfindet, eben als Konkurrenz dieser Unternehmen zu einer sachlichen Notwendigkeit, an der keiner vorbeikommt. Und im Lichte der Globalisierung ist dann der nationale wie der internationale Wettbewerb nicht die zum Kapitalismus gehörige Art und Weise, wie Unternehmer ihr ureigenes Interesse an Geldvermehrung verfolgen, sondern es ist ein sachlicher Zwang, dem sich jeder unterzuordnen hat. Das ist die Sachzwang-Ideologie, die mit der Rede von der Globalisierung transportiert wird. Ich mache noch einen letzten Punkt in diesem Abschnitt. Einfach eine Bemerkung zu dem Wort selbst. Wenn man Globalisierung mal nüchtern betrachtet, unvoreingenommen betrachtet, ist das Wort ein Unding. Denn global heißt ja nichts anderes als weltumspannend. Und Globalisierung ist nichts anderes als die Versubstantivierung dieses Adjektivs. Sagt sowas wie Weltumspanntheit. Und solch ein Begriff, eine Vorstellung soll die Welt regieren, das ist ja schlechterdings absurd. Also ich kann es nochmal so illustrieren. Ein Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung anlässlich eines der G7-Treffen. Also G7 sind immer die großen Industrienationen, deswegen G, also die maßgeblichen kapitalistischen Nationen auf dem Weltmarkt, USA bis hin zu Italien, Deutschland und so weiter. Und anlässlich von diesem Gipfel hat, und das war der Gipfel in Genua, auf dem sich auch die Antiglobalisierungsbewegung angesagt hatte mit Demonstrationen, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Kommentar geschrieben und hat so argumentiert in dem Kommentar: Globalisierung ist ein Prozess, der unabhängig abläuft und das Wirtschaften heute bestimmt. Und deswegen, weil das so ist, dieser Prozess, ist jeder Protest dagegen sozialromantische Träumerei. Das ist eben das Gesetz der heutigen Zeit, Globalisierung, und Protest dagegen ist wie gegen ein Naturgesetz zu protestieren. Also die Behauptung eines subjektlosen Sachzwangs, Globalisierung, flammiert in den Augen des FAZ-Schreiberlings nicht ihn als plumpen Ideologen, sondern die Kritiker soll es als Traumtänzer flammieren. Also das ist eine der Anwendungen der Rede von der Globalisierung, die einerseits die Absurdität dieser Vorstellung charakterisiert, aber heutigen Tags, das war mein Hinweis auch in den ganz einleitenden Bemerkungen, keinen stört, sondern womit in der Debatte selbstverständlich argumentiert wird. Also ein Fazit an dem Punkt. Am ersten. Globalisierung, das sollte man erstmal festhalten, ist nicht ein neues Gesetz der Weltwirtschaft, sondern ist die Sachzwang-Ideologie zur nationalen Konkurrenz um den Weltmarkt. Das ist gewissermaßen der ideologische Universalschlüssel zur Rechtfertigung von sämtlichen Maßnahmen, die den Managern von Staat und Kapital zur Sicherstellung des Erfolgs in der weltweiten Konkurrenz, im weltweiten Wettbewerb so einfallen. Und die diesen Maßnahmen den Schein einer globalen Notwendigkeit, ich kann auch sagen Naturnotwendigkeit, verpassen. Also ganz schön übrigens hat diese Ideologie, eine Karikatur, die ich mal in der Frankfurter Rundschau gesehen habe, auf den Begriff gebracht. Da war ein Bild, Unterricht in der Schule, und da wurde gefragt, nach wissenschaftlichen Begriffen, Thermodynamik, also was kennt ihr für Gesetze? Dann sagt der eine Thermodynamik, der nächste Hebelgesetz, der dritte Globalisierung. Also einfach eine Anschauung von dem, eine Naturnotwendigkeit des Wirtschaftens, die all das, was politisch jetzt durchgesetzt wird, als unvermeidlich, zwangsläufig darstellt. Erster Teil beendet. Überleitung zum zweiten, zu der Sache selbst. Muss man sagen, so sehr ich jetzt die Ideologien aufs Korn genommen habe, also sofern ich die jetzt versucht habe zu kritisieren, ist den Rechtfertigungen noch zu entnehmen, um was es geht. Also wenn man mal die ganzen Rechtfertigungen nach der Seite hin nimmt, was kündigt die Rede von der Globalisierung als notwendige Konsequenzen an? Das Volk in Deutschland ist zu teuer. Wir müssen, heißt es, die Löhne hierzulande senken. Wir müssen den Sozialstaat umbauen und so weiter. Da sind lauter Maßnahmen angekündigt. Und wenn man sich die Notwendigkeit dieser Maßnahmen anschaut, dann kriegt man schon einen Begriff davon, um was es heutigen Tags auf dem Weltmarkt und in den Nationen geht. Gut, das will ich jetzt gleich vorführen. Die Sache, auf die Sachzwang-Ideologie anspielt. Die Leitthese von diesem zweiten Teil lautet, was unter dem Titel die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen stattfindet, ist der Einsatz der politischen Macht zur Sicherstellung des nationalen Vorteils aus der weltweiten Gewinnmacherei des Kapitals. Gut, das war jetzt eine allgemeine Formulierung. Ich versuche das nochmal in einem Vorlauf folgendermaßen zu erläutern. Auf was ich abziele, ist die Gegenthese zu all den Globalisierungstheoretikern, die Globalisierung mit der Ohnmacht des Staates verbinden. Also die sagen und behaupten, das ist überhaupt die Grundvorstellung, wenn von Globalisierung die Rede ist, der Staat ist angesichts von internationalen Finanzmärkten, von globalen Kommunikationsnetzen und Ähnlichem, angesichts der Freiheit, mit der Kapital über den ganzen Globus sich bewegt, zur Ohnmacht verurteilt oder zumindest von einem gravierenden Machtverlust betroffen. Und insofern herrscht heute ein neues Zeitalter der Weltwirtschaft, eben die Globalisierung. Da sind zwei Vorstellungen mit transportiert. Die eine ist, hier gibt es die Ökonomie, dort den Staat. Die Aufgabe des Staates ist, sozusagen die Ökonomie irgendwie im Zaum zu halten, sie zu kontrollieren, sie sozial abzufedern. Also die Vorstellung ist die, es gibt die Ökonomie, die Finanzmärkte, die Kapitalisten mit ihrer Geschäftemacherei auf der einen Seite und dann gibt es einen Staat, eine politische Gewalt, die eigentlich die Aufgabe hat, diese zu kontrollieren, aber heutigen Tags immer ohnmächtiger wird, immer machtloser wird und dem freien Spiel der Marktkräfte das Wort redet. Das Schlagwort dafür in der Diskussion ist immer Neoliberalismus herrscht. Also eine Ideologie hat heutigen Tags Platz gegriffen, im Unterschied zum früheren Keynesianismus. Eine Ideologie, wo man grundlos eigentlich, in Verblendung durchaus, den Marktkräften das Wort redet und nicht mehr diese sozial kontrollieren will. Das sind die zwei Grundpositionen, wenn von Globalisierung die Rede ist. Neoliberalismus und quasi verblendete Ideologie, die Platz gegriffen hat. Also Bücher wie, wenn man in der Literatur rumschaut, Globalisierungskritiker, Theoretiker, sagen wir mal ein Buch, was richtig Furore gemacht hat, von der Französin Forrester, die von der Diktatur des Profits und dem Terror der Ökonomie redet. Da wird genauso argumentiert, wie ich es eben dargestellt habe, nämlich zu sagen, das kommt sehr martialisch her, sagt, die Ökonomie terrorisiert heute, der Profit diktiert. Und die Vorstellung dabei ist immer die, das ist eine entfesselte Ideologie, eine fehlgeleitete Ideologie des Neoliberalismus, des Ultraliberalismus, die einem Turbokapitalismus das Wort redet und all das, was wir bislang hatten, den sozial gezähmten Kapitalismus, beseitigt. So, das habe ich jetzt nochmal aufgerufen, diese Vorstellung, um das zu kontrastieren mit der Sache, wie ich sie jetzt behandeln will. Also meine Gegenthese dagegen lautet, die kann man dann überprüfen, ob das eine korrekte Beschreibung des heutigen Zustands ist auf dem Weltmarkt. Es ist nicht die Ohnmacht des Staates, sondern der Einsatz der staatlichen Macht fürs Geschäft auf dem Weltmarkt, um die Aneignung der Reichtumserträge, die auf dem Weltmarkt produziert werden. Das ist die Sache, auf die die Globalisierung und die Rede anspielt. Und das will ich jetzt in 6 Thesen oder in 6 Abschnitten durchgehen. Erster Punkt. Global ist die Wirtschaft schon seit langem. Also die Rede von der Globalisierung tut ja gerade so, als würde sie heute den Weltmarkt entdecken oder zumindest eine ganz neue Phase des Weltmarkts entdecken. Die Mobilität des Kapitals, der Unternehmen, die sich weltweit mit Kaufkraft eindecken, mit Rohstoffen eindecken, die jeden Erdenwinkel nach profitabler Arbeit, rentablen Investitionen absuchen. Die ist nämlich schon etwas älter als das Internet und die sinkenden Kommunikationskosten. Ein Kritiker der politischen Ökonomie, Marx, hat schon vor 150 Jahren einmal gesagt, die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist im Begriff des Kapitals unmittelbar gegeben. Und diese Aussage stimmt. Also im Geschäfte machen, in dem aus einem Geld mehr Geld erwirtschaften, ist von vornherein eingeschlossen, dass das nationale Territorium, auf dem ein Unternehmen operiert, für es zu klein ist. Da ist von vornherein eingeschlossen, schon seit 150 Jahren, dass ein Unternehmen die Welt besichtigt, wo es Rohstoffe billiger einkaufen kann. Wo es Märkte findet, wo es die Ware nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland verkaufen kann. Wo es vielleicht auch, statt im Inland zu produzieren, günstigere Produktionsbedingungen im Ausland findet. Also das über die Grenzen hinausgehen, andere Länder für das Geschäftemachen benutzen, beziehungsweise das, was sich auf dem Boden als Inventar findet, in einem anderen Land. Das gehört zur Geschäftemacherei dazu. Das Zweite, was einem sofort auffällt, ist, damit das geht, ist sehr viel staatliche Gewalt vonnöten. Das setzt nämlich voraus, dass die Staaten überhaupt untereinander Verträge über den wechselseitigen Zugang zum Beispiel ihrer Unternehmen zu Rohstoffen, zu Märkten sich einräumen. Also ohne tatkräftige Hilfe der politischen Gewalt geht das gar nicht. Die Welt als Betätigungsfeld für das eigene Geschäft sich zu eröffnen. Das braucht den Staat als Hersteller des Weltmarkts, fremde Märkte öffnen, Verträge abschließen und ähnliches. Das braucht den Staat zur Absicherung. Manchmal sind ja auch andere Staaten etwas widerspenstig oder wollen das gar nicht so anerkennen oder die Resultate des Geschäfts nicht gelten lassen, Beschränkungen vornehmen oder ähnliches. Und drittens braucht es die staatlichen Einsatz zur Erweiterung des Geschäfts. Also solche Leute wie Handlungsreisende des Kapitals, wie Schröder, die dann nach China reisen mit Unternehmern im Gepäck und dafür sorgen, dass der chinesische Markt und der chinesische Standort zunehmend für deutsches Geschäft zur Verfügung steht. Nochmal zurück, Globalisierung. Also das, was im Begriff des Kapitals schon von vornherein angelegt ist, im Begriff meine ich nichts Luftiges, was in der Geschäftstätigkeit des Kapitals von vornherein angelegt ist, ist spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Internationalisierung des Geschäftslebens, zum erklärten Programm und Ziel der maßgeblichen kapitalistischen Nationen geworden. Zum Programm der gesamten Weltwirtschaft, Stichwort dazu ist Bretton Woods, das System der Internationalisierung der Weltwirtschaft. Und gerade die maßgeblichen Staaten auf dem Weltmarkt, also die großen kapitalistischen Nationen, die über die Globalisierung klagen, die heutigen Tags von der Herausforderung der Globalisierung reden, sind es ja, die die Globalisierung vorangetrieben haben, erweitert haben. Die Liberalisierung der Weltwirtschaft immerzu vorangetrieben haben. Und zu Beginn der 90er Jahre kam dann für diesen Prozess der Internationalisierung der Weltwirtschaft. Noch der wunderbare Glücksfall hinzu, dass ein ganzer Staatenblock, der reale Sozialismus, sich selbst liquidiert hat und seitdem die Grundrechnungsarten des Kapitals auch in dem vorher verschlossenen Teil der Welt heutigen Tags gelten. Und etliche dieser Staaten gehören ja mittlerweile zur Europäischen Union und haben darin die Freiheit der Geschäftstätigkeit entscheidend erweitert. Worum es heute aktuell geht, ist dann die Reste von bisher national betreuten Sphären. Also die Reste überall auf dem Globus, wo Staaten sich vorbehalten, bestimmte Geschäftsfelder noch ihrer nationalen Kontrolle und Regie zu unterwerfen, dass diese auch erschlossen werden sollen, geöffnet werden sollen für das international tätige Kapital. Also solche Felder wie Versicherungs- und Bankenwesen, wie Telekommunikation, wie Luftfahrt, wie Eisenbahnen und Ähnliches, auch das soll alles geöffnet und der Geschäftstätigkeit internationaler Kapitale zur Verfügung gestellt werden. Also was da betrieben wird, ist von den maßgeblichen Staaten ein Entmachtungsprogramm gegen den Staatenrest, die Befreiung von ganzen Geschäftssphären aus der Protektion dieser Staaten, um sie den Zugriff internationaler Kapitale zu öffnen. Fazit an diesem ersten Punkt. Was ich deutlich machen wollte, ist, Staaten sind Fanatiker des kapitalistischen Internationalismus. Damit meine ich, von vornherein erscheint ihnen das lokale, auf ihrem Herrschaftsgebiet stattfindende Geldverdienen als eine einzige Beschränkung. Und die Nationen, und ich rede jetzt immer aus der Perspektive oder vom Standpunkt der maßgeblichen Nationen, der großen, den Weltmarkt beherrschenden Nationen, Deutschland, die USA und so weiter. Also die Nationen, die ihre Gesellschaften auf das Wachstum von Kapital festlegen und es mit allen Mitteln ihrer politischen Gewalt befördern, sind Fanatiker dessen, ihre Geschäftsleute in alle Welt hinauszuschicken und ihnen die ganze Welt als Geschäftssphäre zu eröffnen. Sie gebrauchen ihre Macht zur Herstellung, zur Erweiterung und zur Absicherung der Bedingungen des Weltmarkts. Man merkt schon, das ist genau die Gegenthese, wenn man es so betrachtet, zu dem, die Staaten werden ohnmächtig oder verlieren an Einfluss oder sowas. Es ist der Einsatz der staatlichen Gewalt, um die ganze Welt dem Geschäft zu öffnen. Zweiter Abschnitt dabei. Was ist denn jetzt eigentlich das Interesse des Staates an dem Weltmarkt? Also bei Kapitalisten, bei Unternehmen ist es ja einsichtig, habe ich eben deutlich gemacht. Für sie ist klar, wenn ich nicht nur in Deutschland verkaufe, sondern auch in den USA oder in China, dann vergrößert das mein Geschäft und meinen Gewinn. Da ist klar, den Unternehmen geht es darum, die ganze Welt für ihre Bilanzen, für ihren Gewinn zu benutzen und auszunutzen. Die Sache ist da klar. Was ist eigentlich genau das Interesse der Staaten? Sie sind ja selbst keine Geschäftsleute. Warum macht der Staat das? Was ist das Ziel, dass die Staaten, jetzt meine ich die großen Staaten wiederum, nicht Guinea-Bissau oder sowas, sondern die anderen, was ist das Interesse dieser Staaten am Weltmarkt? Und das will ich jetzt in ein paar Andeutungen durchführen. Das in aller Breite zu erläutern, würde zu weit führen, aber man kann, wenn es zu unklar sein sollte, auch nachfragen. Das Interesse, dass die Staaten mit der Öffnung des Weltmarkts, mit dem ihre Unternehmen in alle Welt hinauszuschicken, verbinden ist, da soll den Staaten ein Geld verdient werden. Der nationale Reichtum soll vermehrt werden und das Geld, früher die D-Mark, heute der Euro, aus amerikanischer Sicht der Dollar, aus britischer Sicht das Pfund, soll auf dem Weltmarkt verdient und vermehrt werden. Inwiefern? Das hat eine quantitative und eine qualitative Seite. Die quantitative Seite ist ganz schlicht die, dass wenn Unternehmen von Deutschland aus in aller Welt Geschäfte machen, von mir aus jetzt in China viel Geschäft machen, dann sorgt es dafür, von mir aus Airbus nach China verkaufen oder Siemens Lokomotiven nach China verkaufen, dann sorgt das dafür, dass Nachfrage nach deutschem Geld existiert, dass sich das in der Handelsbilanz als Positivum niederschlägt. Das führt zu Zahlungseingängen. Die Nation wird reicher dadurch. Das ist die eine Seite, die quantitative. Das hat aber auch eine qualitative Seite, nämlich die, wenn das passiert, dann wird auch das Geld weltweit nachgefragt. Früher die D-Mark, heutigen Tags der Euro. Wird nachgefragt, wird stabil, wird in Wert gesetzt. Was hat der Staat davon? Für ihn heißt es, erstens, seine Nation wird reicher. Es heißt aber auch ganz konkret für ihn, dass er leichter und besser die Dienste für die Wirtschaft leisten kann. Nämlich dadurch, dass seine Verschuldung, die er betreibt, und das macht jeder Staat, jeder kapitalistische Staat, jeder Staat, der seine Unternehmen fördert, dass die Verschuldung, die er betreibt, ihm sehr leicht fällt. Warum? Er verfügt über ein Geld, das alle Welt will, auf die alle Welt angewiesen ist. Sodass, wenn er jetzt neue Schuldscheine druckt, wenn er sich auf den Kapitalmärkten verschuldet, dann kann er von vornherein sich sicher sein, dass sein Geld, seine Schuldscheine weltweit nachgefragt werden. Und das gilt für Staaten wie Deutschland, beziehungsweise jetzt den ganzen Staatenblock, der mit dem Euro handelt, genauso wie für die USA mit ihren Dollars. Die Schulden, die sie machen, die amerikanischen, sind sehr leicht zu machen, weil der Dollar ist das Weltgeld und alle Welt ist darauf angewiesen, auch im Dollar zu handeln und nimmt auch entsprechend diese Schuldscheine auf. Finanziert dem Staat die Verschuldung. Das Gleiche passiert auf europäischer Ebene mit dem Euro. Die Staaten, die über den Euro verfügen, verfügen über ein stabiles Geld, ein alternatives Weltgeld zum Dollar, ein weltweit nachgefragtes Geld und können von daher das, was sie für notwendig befinden, zur Förderung ihres Standorts, die Dienste, die sie für notwendig befinden, um ihren Unternehmen zu nützen, durch Verschuldung locker bedienen oder sich leisten. Mal da, von daher einen kritischen Blick auf den Weltmarkt in der Gestalt. Was man hier merkt ist, meine Ausführungen, die besagen, Staaten haben ein Interesse am Weltmarkt, damit wegen ihres Kredits, wegen ihrer Verschuldung, merkt man, nicht zur Beschaffung von Erdöl und Südfrüchten, nicht wegen der Gebrauchswerte, die es so auf dem Weltmarkt gibt, erlauben und fördern Staaten den Außenverkehr, sondern zur Vergrößerung ihrer ökonomischen Macht, die der Qualität, der Stabilität und der Nachgefragtheit ihrer nationalen Währung liegt. Das mal als eine Klarstellung am Rande gegenüber der Rede von der internationalen Arbeitsteilung, die sagt oder behauptet, naja, der Weltmarkt ist sowas wie, da werden die Güter, die eine Nation nicht hat, aber die andere braucht, hin und her geschoben. Darum geht es auf dem Weltmarkt wirklich nicht. Das müsste in dieser Abteilung deutlich geworden sein. Also der Gebrauchswert ist so sehr dem Tauschwert untergeordnet. Und zwar dadurch untergeordnet, dass das einzige Ziel auf dem Weltmarkt das Geldverdienen ist für die Unternehmen und für die Nationen. Das ist, dass hier der nationale Reichtum, wie er sich im nationalen Geld spiegelt, gemehrt wird. Und wenn eine Nation dann über ein stabiles Weltgeld verfügt, dann verfügt sie eben über das weltweite Zugriffsmittel auf alle Elemente des Reichtums und der Macht und schließt andere Staaten davon aus. Deswegen gibt es dann die schöne Sortierung von den sogenannten Staaten mit Weltgeldern und all den anderen Staaten mit ihren Schwachwährungen, die Objekte des Weltmarkts und keinesfalls die handelnden Subjekte sind. Fazit an dem zweiten Punkt. So werden Staatsführer, nachdem sie ihren heimischen Unternehmen die ganze Welt geöffnet haben, nachdem sie erstmal ihre Unternehmen richtig zum Vaterlandsverrat angestiftet haben, nämlich die ganze Welt als ihr Betätigungsfeld zu nehmen, auf der anderen Seite zu Geldpatrioten, die das Wachstum im Land und außerhalb des Landes daraufhin taxieren, wie es zur Stabilität der Währung und den Bilanzen der Nation beiträgt. Das ist der zweite Punkt, den ich deutlich mache. Erst, Staaten sind Fanatiker des Internationalismus des Kapitals, aber sie achten sehr darauf, das meint das Wort Geldpatrioten, dass sich das internationale Geschäftsleben als Stärkung ihrer Macht, so wie sie sich im nationalen Kredit, im Geld wiederfindet, niederschlägt. Komme ich zum dritten Abschnitt der sachlichen Darstellung. Nämlich zu dem Punkt, wo wir jetzt ziemlich nah dran sind, was, wenn die Rede davon ist, heute Herausforderungen der Globalisierung. Solange nämlich das Wachstum im Land und seine Außenhandelsbilanzen in Ordnung gehen, solange das nationale Geld gefragt ist und in der Summe wächst, solange sind die Verantwortlichen, Politiker, Wirtschaftsführer von den Wohlstandsgewinnen, wie es ideologisch immer heißt, aus der internationalen Arbeitsteilung überzeugt. Von den Risiken der Globalisierung, von den Herausforderungen und Risiken der Globalisierung reden Sie immer dann oder reden Sie seitdem Ihre Rechnungen so nicht mehr aufgehen und der nationale Ertrag aus dem Weltgeschäft zu wünschen übrig lässt. Also das meine ich, ist das ganze Geheimnis der heutigen Rede von der Globalisierung. Dass nämlich die maßgeblichen Nationen auf dem Weltmarkt nicht mehr mit Selbstverständlichkeit davon ausgehen können, dass sie die vorrangigen und eben selbstverständlichen Nutznießer aus dem Weltgeschäft sind. Sie gehen davon aus, heutigen Tags braucht es ganz gehörige zusätzliche Anstrengungen, um auch in Zukunft den jahrzehntelangen Status als Gewinner der internationalen Konkurrenz, als Staaten, die immer reicher werden in der internationalen Konkurrenz, um diesen Status zu behaupten bzw. wiederherzustellen. Das ist eigentlich der Zustand, wo immer von verschärftem Wettbewerb, Globalisierung die Rede ist. Also auf diesen Sachverhalt bezieht sich das. Ich will den Sachverhalt noch mal etwas erläutern. Der nationale Missstand oder die Unzufriedenheit mit dem Erfolg der Nation in der internationalen Konkurrenz. Besprochen, verkniebelt besprochen als Risiken der Globalisierung. Der liegt nicht daran, dass Unternehmen einmal ausgehend von deutschem Boden in aller Welt Geschäfte machen. Die mögen in aller Welt Geschäfte machen. Das ist ja auch so. Also Siemens, Daimler, Chrysler, Bayer oder wie sie wie jetzt aus deutscher Sicht die Global Player alle heißen. Die machen durchaus in aller Welt Geschäfte. Nur diese Geschäfte kommen offensichtlich dem deutschen Standort und dem deutschen Staat nicht in dem Maße zugute, wie er es für notwendig erachtet. Sie gehen einher mit einem Zustand, dass in Deutschland seit Jahren das Wachstum nur noch mäßig wächst oder stagniert, dass die Steuereinnahmen kaum mehr steigen, sondern sinken, dass die Staatsverschuldung steigt und das Defizit im Staatshaushalt steigt. Also man hat den Zustand, dass der Staat die weltweiten Geschäfte bilanzieren muss und feststellen muss, Kapitalisten, Unternehmen mögen ja Gewinne machen, aber zu Hause schlagen sich die Geschäftstätigkeiten und Erfolge überhaupt nicht als Erfolg von Deutschland nieder. Also es sind einfach, da treten Kapitalerfolg und staatlicher Erfolg auseinander. Dann bilanziert der Staat das als, hier findet zu wenig Geschäftstätigkeit statt in Deutschland. Und jetzt ist der interessante Punkt. Dann sagt er, ich muss jetzt dafür sorgen, dass in Deutschland wieder mehr Geschäft möglich ist. Ich muss ganz entschiedene Korrekturen vornehmen an meinem Standort, dass das Geschäft auch hier wieder wächst. Das ist ein interessanter und auch wegweisender Beschluss. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern das machen alle Staaten. Also wenn man in Frankreich ist, ist es genau derselbe Standpunkt wie in Italien, wie in Spanien. Es ist immer der Standpunkt zu sagen, angesichts der Internationalisierung des Geschäfts kann ich mich nicht mehr national beschränken. Es wäre ja auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, na dann ziehe ich mich wieder zurück und versuche protektionistisch darauf zu reagieren. Also das internationale Geschäft etwas zu erschweren, das ist nicht der Schluss, der heute gezogen wird, sondern Globalisierung sagt, also wenn die Politiker, die Unternehmer von Globalisierung reden, dann besagt das, hinter die Globalisierung, die Öffnung der Weltwirtschaft, geht kein Weg mehr zurück. Der einzige Weg, der nach vorne geht, ist, in der Konkurrenz muss ich bestehen und muss siegen. Also der Sieg in der Konkurrenz, dass die Nation nach vorne bringen, dass sie in der Konkurrenz als Sieger abschneidet. Das ist das Programm, das angesagt ist, wenn von den Herausforderungen der Globalisierung bewältigen die Rede ist. Und das ist, wenn man es so will, die neue Sachlage, auf die sich die Globalisierungsideologie bezieht. Dieses Programm jetzt, das hat harte Konsequenzen. Davon will ich nochmal in drei weiteren Abschnitten handeln. Erstens heißt es, unter dem Gesichtspunkt, globale Standortkonkurrenz gewinnen, wird die Nation, das Land ausdrücklich zum Standort. Und Standort, das meint was ganz anderes als, naja, das ist hier der Boden, auf dem Fabriken und Büros und Ähnliches stehen. Standort meint, das ganze Land, das ganze Inventar des Landes ist von vornherein als Bestandteil des Weltgeschäfts ins Visier genommen. Es ist, die Wirtschaftskraft eines Landes ist so groß, wie es ihm gelingt, sich als Wahlheimat für Kapital aus aller Welt zu bewähren. Also es ist heutigen Tags nicht mehr so wie vor 100 Jahren, dass die Nationen auf dem Weltmarkt darum konkurrieren, dass andere Nationen ihre Überschüsse, ihre Waren, die sie produziert, abkaufen. Sondern heutigen Tags tritt daneben eine Konkurrenz darum, wo legt sich internationales Geschäft an. Entscheiden Unternehmen, die Autos produzieren, sich in Deutschland anzulegen oder gehen die lieber nach Polen oder woanders hin? Also die ganze Konkurrenz, die angesagt ist, ist nicht nur um die auf dem Weltmarkt Überschüsse zu versilbern, sondern auf dem Weltmarkt um Kapitalanlage zu konkurrieren. Und dieses Projekt Standortkonkurrenz gewinnen ist übrigens eine sehr ausschließliche Sache. Also das ist, damit meine ich Folgendes, dieselben Nationen, die ihre Kapitalisten erst in alle Welt hinausgeschickt haben, zur Nutzung aller Gewinnchancen, gleichgültig wo, werden jetzt aufgefordert, hier sollt ihr bleiben, internationales Kapital soll sich hier und nicht anderswo anlegen. Auch da nochmal ein Blick auf die Absurdität, auf die Härte und Absurdität des Weltmarkts. Also die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel Indonesier oder Taiwanesen oder Chinesen, also Unternehmer und Staaten dort, auch Autos, Computer und Bildschirme bauen können. Das ist aus der Perspektive gar kein Glück, sondern eine Gefährdung der Position der alten, maßgeblichen kapitalistischen Mächte, Deutschlands und so weiter. Und ihres Vorsprungs, mit dem sie bisher den Weltmarkt unter sich ausgemacht und gegen den Rest der Welt monopolisiert haben. Auch das ist wieder eine schöne Klarstellung über die Natur des Weltmarktes. Nämlich, dass sich auf dem Weltmarkt überhaupt nichts addiert. Sachlich gesehen wäre es ja so, wenn auch in China Autos gebaut werden. Mal abgesehen davon, ob das wünschenswert ist, dass die ganze Welt mit Autos vollsteht. Aber das ist ein anderer Punkt. Wenn also auch in China Autos gebaut werden, Telefone montiert werden, Bildschirme, Computer und so weiter gebaut werden, dann wäre eigentlich sachlich gesehen die Welt reicher. Kapitalistisch gesehen ist es genau umgekehrt. Wenn die auch Computer und Autos als Geschäftsmittel entdeckt haben und das als Geschäftsmittel handeln und auf dem Weltmarkt auftreten, dann ist es die Gefährdung unserer bisherigen Position auf dem Weltmarkt, die wir den Weltmarkt mit Autos, Computern und Ähnlichem beliefert haben. Wir oder die ist die Alternative. Also im Weltmaßstab sind Staaten wie Privateigentümer, die sich wechselseitig vom kapitalistischen Reichtum ausschließen. Das mal auch wieder als eine Klarstellung über die Natur, die Härten dieses Weltmarktes. Komme ich zum fünften Punkt. Wie geht denn jetzt genau Standortkonkurrenz? Wodurch wollen denn die Staaten die Standortkonkurrenz gewinnen? Das Prinzip ist folgendes. Wir müssen attraktiv sein. Also wir müssen die internationalen Kapitalisten anlocken. Wir müssen Bedingungen bieten, sodass sie sich gar nicht leisten können, nicht bei uns ihr Geschäft zu tätigen. Wir müssen praktisch Gewinngarantien bieten, obwohl es sowas ernst genommen gar nicht gibt, weil ob ein Gewinn rauskommt oder nicht, ist immer noch eine Frage der Konkurrenz. Aber günstigste Bedingungen für Gewinne, das ist die Waffe in der Standortkonkurrenz. Und das fängt an bei der Qualität des Geldes, die dieser Standort bereitstellt, was bei ihm zu verdienen geht, die Masse der Kaufkraft zum Beispiel, die dieser Standort bietet, die sich ausnutzen lässt, die Höhe der Subventionen, die ein Staat zahlt, damit sich Kapital hier anlegt, die Niedrigkeit der Steuern, die Unternehmen zu bezahlen haben, bis hin zum Preis und zur Leistung des alles entscheidenden Produktionsfaktors Arbeit. Damit Kapitalisten der deutschen Nation den Dienst tun, den Weltmarkt von ihrem Boden aus zu erobern, tut die deutsche Nation den Unternehmen den Dienst, sich als ein einziges Angebot an ihren Profitwillen herzurichten. Das meint Aufrüstung des Standorts, die ansteht. Also dafür zu sorgen, dass eigentlich kein deutscher Unternehmer mehr Grund hat, Vaterlandsverrat zu üben. Also das ist doch das Schöne, dass die Debatte, die es vor kurzem gab, zwischen Schröder und den Kapitalistenverbänden, wo Schröder denjenigen, die sich überlegen, in Polen ihre Produktion nach Polen zu verlagern, von Deutschland aus vorgeworfen hat, zu wenig Patriotismus, ihr seid Vaterlandsverräter. Es soll der Vorwurf sein, wir haben doch so viel getan dazu, dass der deutsche Standort für Geschäftstätigkeit spitze ist. Wir haben so viel dafür getan, ihn aufzurüsten, dass es doch in so einer Situation wirklich nicht mehr nötig ist, woanders hinzugehen. Diese Unternehmer sollen nicht Vaterlandsverräter sein. Die anderen in aller Welt sollen schon Vaterlandsverräter sein, nämlich die sollen zu uns kommen, mehr als bisher, weil wir bieten doch wunderbare Geschäftsgelegenheiten. Noch ein Wort zur Aufrüstung des Standorts. Das ist auch ein hartes Programm. Jetzt bin ich noch gar nicht bei der Abteilung, den Standort fit machen, dadurch, dass man die Löhne hier senkt, sondern auch schon vorher, nämlich ein Staat, der sagt, ich muss den Standort aufrüsten, damit hier mehr Geschäft stattfindet. Der durchmustert auch ganz kritisch seine ganzen Geschäftssphären, seine ganzen Branchen, ob die überhaupt für diesen Zweck noch taugen. Und dann entdeckt er, dass es ganze Abteilungen seiner Nationalökonomie gibt, die doch viel Steuergelder kosten in Form von Subventionen, die es gar nicht mehr wert sind. Das ist die ganze Abteilung, die in fast allen großen Nationen mittlerweile schon ziemlich abgewickelt ist. Also Werften zum Beispiel, die bislang subventioniert wurden, wo Schiffe gebaut wurden, wo auch ein Geschäft gemacht wurde, dank staatlicher Protektion, wo viele Werftarbeiter davon gelebt haben. Ja, im Lichte Aufrüstung des Standorts erscheint so eine Branche wie, das ist ja Verschwendung von staatlichem Reichtum, die wickeln wir ab. Gesund schrumpfen oder ganz abwickeln. Kohleindustrie, Stahlindustrie sind andere Beispiele da. Also so wird die ganze Gesellschaft durchgemustert, welche Branchen, auch wenn dort davon eine Menge Leute leben und auch durchaus noch Geschäfte gemacht werden, für ein wirklich konkurrenztauglichen Standort braucht es diese nicht. Also werden sie abgewickelt. Das ist die eine Abteilung. Die andere Abteilung ist die, dass ganze andere Branchen durchaus mit Staatskredit und Verschuldung hochgepäppelt werden. Das sind dann all die Branchen, wo man wegen dem Punkt, den ich vorher ausgeführt habe, sagt, Hightech, das verspricht Kostenführerschaft und Gewinnmöglichkeiten auf dem Weltmarkt, da müssen wir dabei sein. Und das sind dann Branchen wie die Biotechnologie, wie Informations- und Kommunikationstechnologie, Gentechnologie, Raumfahrt, Luftfahrt. Solche Branchen wird dann mit Staatskredit verholfen, zu einer Kapitalgröße, Trusts geschmiedet. Airbus ist so ein Beispiel auf europäischer Ebene, von dem man sich dann verspricht, dass von hier aus damit der Weltmarkt zu erobern gilt. Komme ich zum letzten Punkt der sachlichen Abhandlung, von denen wir jetzt gar nicht geredet haben. Ich habe jetzt bislang immer über die Kalkulation des Staates und wie er sich herrichtet für das Geschäftsinteresse des Kapitals geredet. Die Bevölkerung spielt da ja auch noch eine Rolle und der arbeitende Mensch. Der bekommt nämlich den Umstand, dass sich sein Vaterland den Weltmarkt als Reichtumsquelle erkoren hat, nicht in der Form zu spüren, dass er jetzt immer reicher wird und ansonsten billige Bananen und schöne Urlaubsreisen sich leisten kann. Sondern er kriegt den Weltmarkt so zu spüren, dass seine Dienste nur mehr gefragt sind, wenn sie jeden Vergleich mit Preis und Leistung jedes Billigarbeiters irgendwo auf der Welt aushalten. Also das ist der Maßstab, dem sich jetzt ein deutscher Beschäftigter zu stellen hat. Globalisierung, in Anführungsstrichen, heißt für ihn, dass er verglichen wird. Und das Kapital jetzt interessanterweise heutigen Tags mit der Parole auftritt, gleiche Löhne überall in der Welt. Und damit ist nicht gemeint, überall in der Welt sollen sie auf deutsches Niveau hochgehoben werden, sondern genau umgekehrt. Deutsche Arbeiter sind im globalen Maßstab viel zu teuer. Und wenn sie nicht billiger werden, wenn irgendwo in der Welt dieselben Produkte viel billiger hergestellt werden können, weil dort der Lohn ein Bruchteil des hiesigen Lohns ist und die Arbeitsbedingungen von mir aus fürchterlich sind, ist das Argument, ja, dann muss hier die Arbeit entfallen, die anderen sind billiger. Also viel von der Arbeit, die bisher gewinnbringend war, erweist sich als nicht mehr rentabel und kann, sobald ein Produkt irgendwo auf der Welt billiger hergestellt werden kann, entfallen. Und damit der Lebensunterhalt derjenigen, die sich daraus ergab. Das hat jetzt zwei Abteilungen. Die Konsequenzen, die aus diesem internationalen Vergleich der Arbeitslöhne gezogen werden. Die eine Konsequenz ist klar: Deutsche Arbeit muss billiger werden. Die Staaten setzen, und jetzt ist auch wieder das Interessante, alle Staaten setzen auf die Senkung des Lohns als das Mittel, als den Hebel in der internationalen Konkurrenz. Der Staat macht das und die Unternehmer machen das. Wie? Der Staat so, dass er sagt, meine ganze Sozialstaatsabteilung ist zu teuer. Hier wird viel zu viel in Gestalt von Gesundheit, Rente, Arbeitslosenversicherung und Ähnlichem ausgegeben. Das muss heruntergeschleust werden. Das ist mal die eine Abteilung. Am Sozialen sparen. Aber das hat nicht nur die Seite, es wird einfach am Sozialen gespart, sondern durch die Schaffung der Armut, durch die Vergrößerung der Reservearmee, wird gleichzeitig Druck auf die Löhne ausgeübt. In dem Sinne, 4 Millionen Arbeitslose auf Arbeitslosengeld II gesetzt, nach einem Jahr, was früher noch Arbeitslosengeld Hilfe mit sich gebracht hat, heutigen Tag sofort abgesenkt auf Sozialhilfeniveau, zwingt zur Annahme von Arbeit überall Und selbst wenn es die Jobs gar nicht gibt, sorgt auf alle Fälle eine solch flexibilisierte und nach unten gedrückte Reservearmee dafür, dass diejenigen, die noch in Arbeit sind, gar nicht umhin können, sich Senkungen ihres Lohns gefallen zu lassen. Das ist die Abteilung. Es wird ein ganzer Bestand, der Marx hat es mal genannt, das historisch-moralische Element des Lohns, wird nach unten geschleust. Also das, was aus dem Lohn bislang bezahlt wurde, die Abteilung Gesundheit, die Abteilung Alter, die Abteilung, man ist arbeitslos und kriegt trotzdem, muss ja auch weiterleben. All das wird drastisch gesenkt. Das ist die Abteilung Herunterschleusen des historisch-moralischen Elements des Lohns. Und dort, wo der Staat selbst Arbeitgeber ist, um den schönen Begriff zu verwenden, sorgt er einfach dafür, durch Verlängerung der Arbeitszeit, durch Absenkung des Verdienstes der im öffentlichen Dienst Beschäftigten, dass das Lohnniveau nach unten geht. Wie es bei den Unternehmen selbst geht und wie da argumentiert wird, habe ich am Anfang in der Einleitung ja schon hingewiesen. Die Unternehmen machen ganz schlicht den Sachverhalt, den sie hergestellt haben und bei die, dass sie weltweit tätig sind, wo ihr Staat sie tatkräftig dabei unterstützt hat, jetzt gegen die hiesigen, hier Beschäftigten, hierzulande Beschäftigten geltend. Also die Tatsache, dass es tatsächlich heutigen Tag so ist, dass ein Automobilkonzern global tätig, nicht nur in Deutschland, sondern in Polen, auch in China, in Indonesien oder wo sonst überall auf der Welt produziert. Also dieser Sachverhalt, den ich vorhin beschrieben habe als, das ist die Internationalisierung des Kapitals, die Unternehmen in alle Welt hinausschicken mit tatkräftiger Unterstützung des Staates. Diesen Tatbestand wenden heutigen Tags die Unternehmen gegen ihre Belegschaften. Erpresserisch, indem sie sagen, entweder, letztes Beispiel Opel Rüsselsheim, General Motors, ihr lasst euch eine Kürzung eurer Löhne, eine Einsparung insgesamt von 500 Millionen Euro, sind ja immer riesige Summen, gefallen, oder wir verlagern die Produktion nach Polen oder sonst wohin. Also diese Sorte von Erpressung wird ihnen aufgemacht, und kann ihnen aufgemacht werden, aufgrund der Tatsache, dass tatsächlich überall in der Welt die eigenen Unternehmen, also die vielleicht mal irgendwann historisch von Deutschland ausgegangen sind, aber überall auf der Welt Standorte haben, Siemens genauso als ein kürzlich aktuelles Beispiel, dann das ausspielen können und können die Bedingungen, die schlechteren Arbeitsbedingungen, die geringen Löhne irgendwo in der Welt gegen die hiesigen Beschäftigten ins Feld führen. Da auch wieder ein Fazit. Die Wohlstandsgewinne, so eine schöne Formel, die die Globalisierungsbefürworter verwenden, welche die Nation aus dem globalen Geschäft zu ziehen beabsichtigt, vertragen den Lebensstandard nicht, der bei der deutschen arbeitenden Bevölkerung bislang normal gewesen ist. Verelendung, eine längst widerlegt geglaubte Begleiterscheinung des kapitalistischen Wachstums, ist aktuelles nationales Programm. Und die Senkung des Lohns ist die von allen Nationen in Anschlag gebrachte Waffe in der Standortkonkurrenz. Sie verspricht natürlich überall dort Vorteile, wo es noch etwas zusammenzustreichen gibt. Und weil alle Staaten diese Waffe gegeneinander in Anschlag bringen, verarmen die Lohnarbeiter in allen Ländern des OECD-Raums bei gleichzeitig steigender Produktivkraft der Arbeit. Das ist die andere Absurdität. Überall kann man nachlesen, es wird auch gar nicht verheimlicht, mit wie wenig Arbeit man den ganzen Reichtum heutigen Tags produzieren kann. Andererseits, dass gerade das erfordert, dass die Arbeit hier billiger wird und diejenigen, die produzieren, progressiv von dem Reichtum, den sie produzieren, ausgeschlossen werden. So gestaltet sich dann der Dienst, den die Nation von den kapitalistischen Klassen einfordert, und die Weise, wie sie diesen Dienst einfordert, systemgerecht verschieden. Der Dienst der Kapitalisten besteht im Gewinnemachen. Also das, was sowieso ihr Interesse ist. Und diesen Dienst sichert die Nation, sichert die politische Gewalt durch eine Reihe von Sonderangeboten, das war das Stichwort Aufrüstung des Standorts, welche die Umworbenen gar nicht ausschlagen können. Der Dienst der anderen Seite, der Arbeiterschaft, der besteht dann im ungeschminkten Opfer für das Land. Und deswegen ist es kein Wunder, dass dabei auf eine feste nationale Gesinnung bei den Bürgern sehr viel Wert gelegt wird. Sehr viel Wert gelegt wird in der Art und Weise, dass die letzten Anhängsel des internationalen Geschäfts, also diejenigen, die eben den Reichtum zu produzieren haben, aber als abhängige Variable veranschlagt sind, die werden angesprochen als: Ihr habt es in der Hand, ob das Geschäft hier bleibt oder woanders hingeht. Ihr habt es in der Hand, eure Lebensgrundlage gegen das bedrohliche Ausland zu verteidigen. Mit dem Hinweis: Schau nur nach Polen, dort sitzen Arbeiter, die dieselbe Arbeit viel billiger, durchaus genauso billig wie ihr, zu tun bereit sind. Wenn ihr nicht wollt, dass es dorthin geht, müsst ihr hier billiger werden. Wenn ihr billiger werdet, dann bleibt das Kapital hier, sodass das wunderbarerweise dazu führt, dass das, worum man kämpft, der Arbeitsplatz, zum Leben immer weniger taugt. Der Stolz auf Deutschland ist dann der passende ideelle Lohn für eine Bevölkerung, deren realer Lohn zum Leben immer weniger taugt, weil er als Manövriermasse für die Durchsetzung der eigenen Nation in der globalen Standortkonkurrenz vorgesehen ist. Fazit, Schlusswort von dem zweiten Abschnitt. Von wegen also, das nochmal der Kontrast zu den Ideologien, die ich am Anfang von dem Gerede über die Globalisierung, den Machtverlust des Staates und den Neoliberalismus im Kontrast zu dem nochmal: Von wegen, der Nationalstaat hat im Zeitalter der Globalisierung ausgedient. Von wegen, er hat an Macht verloren. Die Reformen, die in allen maßgeblichen kapitalistischen Nationen zur Zeit durchgesetzt werden, zeugen davon, wie der Staat seine Macht einsetzt und gebraucht zur Herrichtung des Volkes als Material der erfolgreichen Durchsetzung des Standorts in der globalen Konkurrenz. Das als Fazit von dem zweiten Teil: Was ist die Sache, auf die die Globalisierungsideologie anspielt? Wir können es jetzt so machen. Ich habe einen dritten Teil noch angekündigt zu der Antiglobalisierungsbewegung, aber vielleicht gibt es bis hierher Fragen, Einwände, Kommentare. Kurz, gibt es da was dazu? Ja. Die Frage ist, was wollen Sie jetzt mit dem Hinweis sagen? Weil soll das heißen jetzt, eigentlich schießen die sich ins eigene Knie? Oder was, das ist eigentlich, wollen Sie sagen, das ist ein Problem bei der Globalisierung? Eigentlich kann das doch nicht gut gehen? Oder was soll die Bemerkung erstmal, auf was zielt sie ab? Naja, ich sag mal so, Sie sprechen einen Sachverhalt an, nämlich den Sachverhalt, dass auf der einen Seite die ganzen Maßnahmen zur Einsparung am Lohn, die vorgenommen werden, natürlich den Lohn senken. Und jetzt denken Sie an den Lohn in Gestalt der Kaufkraft und sagen, einerseits senken die Unternehmen ja dauernd den Lohn der Beschäftigten, um ihre Gewinne übrigens zu erhöhen, was ja passiert. Andererseits schießen sie sich doch damit ins eigene Bein, weil sie brauchen ja auch den Lohn als Kaufkraft. Und das kann doch nicht gut gehen. Also hierzulande fehlt es an der Binnenkaufkraft, an der Massenkaufkraft. Das Interessante dabei, erstmal so rum gesagt, ist doch das, oder das Bezeichnende, dass so sehr vielleicht die Unternehmer natürlich die Kaufkraft beanspruchen und mit der Kaufkraft ihre Waren versilbern wollten. Darauf sind sie schon scharf, das stimmt. Aber es käme ihnen nie in den Sinn, deswegen höhere Löhne zu bezahlen. Weil ja auf der anderen Seite, Stifter von Kaufkraft wollen sie nicht sein. Die Kaufkraft, die es gibt, in Anspruch nehmen schon. Das ist erstmal das Prinzip. Das ist ja auch klar. Gewinne machen basiert darauf, das war das Ganze, wie setze ich mich in der Konkurrenz durch? Ja, ich muss Kosten senken, Gewinne dadurch erhöhen, also an Lohnkosten sparen. Das ist der Sachverhalt. Ja, und da kann man jetzt sagen, naja, da ist ja ein Problem eingeschlossen oder sonst was. Nur erstmal ist es so. Das ist das Prinzip. Und ich würde jetzt auch nicht, also die Auflösung ist übrigens die, es kann unmöglich sein, hierzulande, vielleicht das auch noch als Hinweis, dass im Prinzip die Waren und das, was produziert wird, aus den Löhnen versilbert wird. Ja, das kann gar nicht sein. Der ganze Witz ist ja auch ein anderer. Für den großen Absatz, ein großer Teil der ganzen Produktion, das ist ja das Absurde dieses Wirtschaftssystems, der geht ja eh in Umsätze, die die Unternehmer untereinander machen. Die versilbern sich ja wechselseitig ihre Waren. Es wird ja auch lauter Zeug produziert, das ist ja gar nicht, geht ja gar nicht in den Konsum der Arbeiterklasse, sondern das geht in den ganzen Überbau einer kapitalistischen Produktion von Hochhäusern über Marketing bis sonst was hin. Das ist doch das. Also der Marx hat einmal, wenn man nochmal auf die politische Ökonomie zurücksprechen kommt, davon geredet, es gibt eine kleine Zirkulation. Und die kleine Zirkulation ist das, was in den Lebensunterhalt der Arbeiter geht. Das ist das, was als Kühlschrank, als Brötchen und sonst was versilbert und produziert wird. Das ist ein Bruchteil des Reichtums, den diese Gesellschaft produziert. Das ist die Abteilung Akkumulation und der Akkumulation willen. Das macht den ganzen Witz aus. Also das ist erstmal eine erste Näherung an das. So würde ich die Sache ansprechen. Also ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung zu sagen, weil Und Kapitalisten jammern immer, die Kaufkraft für ihre Waren ist zu gering. Die können sich immer vorstellen, es müsste eigentlich mehr Zahlungsfähigkeit geben. Die jammern immer darüber. Nur daraus den Schluss zu ziehen, zu sagen, eigentlich müssten die doch auch ein Interesse haben. Oder für die Wirtschaft insgesamt wäre es doch besser, wenn mehr Inlandszahlungsfähigkeit und Kaufkraft gestiftet würde. Weswegen eigentlich höhere Löhne für die Wirtschaft besser wären als niedrige Löhne. Das ist eine harmonisierende Vorstellung, die bei denjenigen, die maßgeblich sind, wirklich auf keine Zustimmung trifft, weil sie genau wissen, dass ihre Gewinne auf der Senkung der Löhne basieren. Aber vielleicht, ja, hier hat sich jemand gemeldet, Sie haben aber mit dem Kopf geschüttelt, also irgendwie habe ich Sie nicht... Kurze Frage, wollen Sie dazu was sagen oder ist es eine andere Frage? Ja. Ich will das nochmal folgendermaßen, also die Einwände jetzt gleich, ich auch noch dazu direkt. Ja gut, dann nochmal eine kurze vielleicht Auseinandersetzung zu dem Punkt. Was mich etwas verwundert, ist, dass die Prinzipien, die ich ausgeführt habe, ich glaube an denen, die sind, würde ich immer sagen, es wird immer klarer, worum es in der Wirtschaft geht. Also die frühere Vorstellung zum Beispiel. Wenn die Wirtschaft wächst, wächst auch das Einkommen der Leute. Die Vorstellung Fortschritt des Kapitals heißt auch, die Leute stellen sich irgendwie besser und verfügen auch tendenziell über mehr an Kaufkraft. Das ist die Vorstellung, die es eine ganze Weile gab. Da hatte ich schon immer versucht, daran deutlich zu machen, so ist es nicht. Das ist eine Ideologie über diese Wirtschaft. Dass der Erfolg des Kapitals auch von Vorteil für die Beschäftigten ist. Warum war das Argument? Weil der Fortschritt und Gewinn der Unternehmen basiert auf der Billigkeit der Arbeit und der Leistung, die die Arbeiter für ihren Lohn zu bringen haben. Und der Fortschritt besteht darin, dass sie immer mehr Reichtum produzieren, von dem sie progressiv ausgeschlossen sind. Da mag zwar ein Kühlschrank mehr rausspringen, oder ein Auto rausspringen oder sonst was im Fortschritt, weil es auch notwendig ist heutigen Tags zum Bestand der Lebensnotwendigkeiten gehört, einer Lohnarbeiterschaft hierzulande. Der Reichtum, der produziert wird, ein Vielfaches ist und progressiv die Produzenten davon ausgeschlossen werden. Andererseits, es hat sich sehr gehalten, die Vorstellung, der Fortschritt der Wirtschaft, der Unternehmen ist einer, von dem profitiert auch der kleine Mann. Heutigen Tags kann man eigentlich daran keinen Zweifel mehr haben, weil alle Welt sagt, der Lebensstandard, der in Deutschland bislang angesagt war, ist nicht mehr haltbar. Das ist doch, da sind wir uns doch einig drüber. Das ist die Doktrin, die heutigen Tags gilt, zu sagen, Deutsche verdienen zu viel und arbeiten zu kurz. Sie müssen weniger verdienen und mehr arbeiten. Ja, das ist der Sachverhalt. So, jetzt würde ich das zur Kenntnis nehmen und sagen, so erwirtschaftet das Kapital seine Gewinne. Und die Gewinneinteressen des Kapitals sind nicht vereinbar mit den Lebensinteressen der Beschäftigten. Deutlicher kann man es gar nicht mehr sagen. Und wer es bislang nicht sehen wollte, sieht es jetzt. Jetzt kommen Sie an und das ist, verwundert mich ein bisschen und sagen, Moment mal, damit schadet sich doch letztendlich das Kapital selbst. Ich würde den Schluss drauf ziehen. Das sind offensichtlich die Prinzipien und die sind sehr kritikwürdig. Sie sagen, eigentlich wäre es doch auch für das Kapital besser, wenn es etwas Lohn stiften würde, weil dann könnte es auch mehr verkaufen. Ja, also eigentlich wäre doch eine Harmonie von Kapital und Beschäftigten und Arbeit denkbar. Und da muss ich sagen, das ist haltlos, diese Vorstellung. Beziehungsweise, man muss sich einfach vor Augen führen, das war, was ich vorhin sagen wollte, dass die Gleichung mehr Lohn gleich mehr Binnennachfrage gleich mehr Wachstum. Das ist Massenkaufkraftstärken, ist kapitalistisch gesehen, wirklich Blödsinn. Und zwar aus folgendem Grund, weil der Kapitalist selbst zwar gerne die Kaufkraft, die es gibt, ausnutzt, aber als Stifter von Kaufkraft kommt er einfach nicht in Frage. Also das mit den Prinzipien, mit denen er seinen Gewinn erwirtschaftet, verträgt sich das Stiften von Kaufkraft nicht. Das ist der Sachverhalt und daran lässt sich auch nichts drehen. So, jetzt wollten Sie noch was sagen, dann Sie. Geht es direkt dazu oder wie? Ach, Sie haben sich gemeldet, dann sagen Sie erst mal. Thank you. habe ich nicht verstanden jetzt. Was soll? Ja, den letzten Satz. Wer ist dagegen, dass die... Ich wäre dagegen, dass die Also so eine schwere Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Ich kann dazu nichts sagen, muss ich sagen. Also weil, wie Sie auf Kant kommen angesichts dieses Vortrags und auf die Dialektik und auf Materialismus, also davon war einfach schlichtweg bei mir keine Rede. Ich bin wirklich etwas hilflos bei dem Punkt, weil ich kann nur noch mal eines sagen. Also wenn ich etwas darstellen wollte, dann bestimmt nicht, oder sagen wir mal, so meine Ausführungen waren doch eine einzige Kritik davon, dass Globalisierung irgendwie ein Sachzwang wäre, ein Naturgesetz und erst recht ein Denkgesetz. Also darum geht es überhaupt nicht. Also Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es ist eben kein Sachgesetz, sondern es ist ein Produkt. Nein, er sagt das. Würde die Denkgesetze eigentlich widersprechen. Also er will schon nicht eigentlich. Nein. Er sagt, wenn ich für Globalisierung nicht als Naturgesetz, sondern als Denkgesetz, der durchaus denkliche Gesetz macht, als Denkgesetz nehme, das könnte man nicht so wirklich sagen. Es ist schwierig, etwas gegen Globalisierung zu machen, wenn... Ja, also der Gegenteil von Globalisierung der Gegenteil von Globalisierung wäre Irrationalismus. Wenn Globalisierung Realismus ist, dann muss man... Ja, aber das ist doch alles... Also, Quatsch, weil Globalisierung, also man muss sich schon ein bisschen einlassen auf das, was es in der Welt gibt. Und was es in der Welt gibt, ist das Gerede von der Globalisierung, die alles Mögliche unausweichlich macht. Das war der erste Teil, den ich dargestellt habe und kritisiert. Kritik der Globalisierungsideologie. Das zweite ist, das weggelassen, um was geht es in der Welt wirklich? Da geht es nicht um Denkgesetze, um Begrifflichkeiten, sondern um sehr harte Realitäten, nämlich wie wird auf dem Weltmarkt Geschäft gemacht? Von Unternehmen und wie fördern Staaten das Geschäft? Wie setzen sie ihre Macht dafür ein? Darum ging es. Und vielleicht lassen wir das so stehen und Sie wollten was sagen und Sie hinten nochmal und dann Sie... Fangen wir hier an, dann Sie, dann Sie. Ja, ich würde bei den Zusammenhängen, also der derzeitigen Realität in Deutschland mit der Lohnsenkung, ein bisschen zu wenig auch das Wirtschaftswachstum als Zusammenhang eingegangen. Also die Frage ist, wenn man ausgeht, wo es gestimmt hat, dass haben, das sei eigentlich keine Naturgegebenheit, so hat es in der Stadt Ich sag mal gleich direkt was dazu, ich vergesse nicht. Oder wollen Sie gleich... Nee, dann kann ich mal, dann sage ich erstmal gleich zu ihm, also wo Sie eben nachgehakt haben. Ich wollte erstmal sagen, die Grundideologie, die es hierzulande gab, nämlich zu sagen, vom Wirtschaftswachstum, und da war schon gedacht, von dem Wachstum der Unternehmen, ja, profitiert auch der Beschäftigte. Ja. Dem Glauben wird heute wirklich offiziellerweise der Boden unter den Füßen weggezogen, weil das erklärte Ziel ist, den Lebensstandard, den es bislang hier gab, sprich die Löhne, die es bislang hier gab in Deutschland, seien nicht mehr haltbar. Und sie werden ja auch drastisch gesenkt. Ja? Das sind ja gigantische Kosteneinsparungsprogramme, die jetzt laufen. Belegschaften bei VW sollen auf ein Drittel ihres Lohns verzichten. Ja? Was Sie angesprochen haben jetzt, ich hätte das in der Vergangenheit zu wenig betrachtet. Ich glaube, da liegt wirklich auch bei Ihnen noch ein, ja, eine Sichtweise von Kapitalwachstum und Löhnen vor, die ich eigentlich kritisieren wollte. Nämlich, auch in der Vergangenheit war es nicht so, dass der Erfolg des Kapitals einfach mit steigenden Löhnen quasi gesetzmäßig in der Nachkriegszeit zusammenging. Das ist doch... Nein, der Punkt ist, das ist gar nicht der Punkt, sondern das ist auch erstmal ein Interessengegensatz, das musste auch erkämpft werden. Kein Unternehmer sagt doch einfach, ich zahle mehr, sondern das, daran ist auch deutlich, erstmal wird der Erfolg über die Billigkeit des Lohns oder zumindest über die Leistung, die man für den Lohn kriegt, geführt. Und wie viel dann ein Arbeiter am Ende in der Lohntüte hat, ist übrigens immer noch eine Sache, ein Kampfgegenstand. Das ist gar nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es die Vorstellung quasi, naja, wenn die Wirtschaft wächst, dann haben die Leute auch mehr. Das liegt schon ein bisschen daran, dass einerseits es jemand gibt, der sagt, also auch Gewerkschaften, die sagen, wir wollen mehr dafür haben. Und es gehört natürlich dazu, eine Situation, die auch eine Gewerkschaft in die Position überhaupt versetzt, etwas fordern zu können. Nämlich die Situation, dass es eine ziemliche Knappheit an Arbeitskräften gibt. Jetzt sind wir ja damit konfrontiert, mit zweierlei, nämlich dass der Erfolg des Wachstums des Kapitals dazu geführt hat, und zwar gerade über die Sache, ich steigere die Leistung, führe dauernd neue Maschinerie ein, sorge dafür, dass weniger Leute mehr Produkt produzieren können, spare also an Lohnkosten ein, weil Leute entlassen werden können, die anderen für den Lohn viel mehr Produkt produzieren. Also führt dieser ganze Fortschritt auch dazu, dass es erstens hierzulande mittlerweile einen Sockelsatz von 4 Millionen Arbeitslosen gibt, dass es weltweit übrigens lauter Arbeitslose gibt, nur um das nochmal zu sagen, und darüber auch lauter Hebel in der Hand sind, den Lohn wunderbar zu senken. Nein, das ist eine Täuschung. Das ist eine Täuschung. Die Vorstellung, wenn es dann Wirtschaftswachstum gäbe, dann hätte man diese Probleme nicht und müsste auch nicht so am Lohn sparen. Das ist doch der, also das Irre ist doch das, dass überhaupt nicht mehr verkündet wird. Jetzt müsst ihr mal kurzzeitig sparen und dann wächst wieder und dann hat jeder mehr. Sondern es wird gesagt, das Lohnniveau, was es bislang gab und das Steigern der Löhne, das ist nicht mehr machbar. Wir müssen insgesamt das runtersenken. Und übrigens Länder, nur noch mal das als Beispiel, die sowas gemacht haben. Also von mir aus Großbritannien, die vor 20 Jahren dieses Programm, was bei uns angesagt ist, durchgeführt haben. Also die dort drastisch das Lohnniveau gesenkt haben. Die haben tatsächlich einen Aufschwung jetzt hingebracht. Seit 10 Jahren wächst die Wirtschaft mit den doppelten Wachstumsraten, die man in Deutschland hat. Und was ist die Konsequenz davon? Nicht, dass es dem englischen Arbeiter besser geht, sondern damit wir dieses Wachstum verteidigen können, müssen die Löhne weiterhin gesenkt werden. Da importiert man sogar im Unterschied zu Deutschland nach der Öffnung der EU billige polnische Arbeiter als Billigarbeitskräfte, damit auf keinen Fall das Wachstum, das es in Großbritannien gibt, dazu führt, dass die Löhne steigen. Also merken Sie, das ist nicht der Punkt, wenn es ein größeres Wachstum gäbe, dann könnte man wieder zurückkehren dazu, dass man mehr verteilt. Die, nein, ja, so ja. Also wir müssen jetzt mal Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie hatten sich schon die ganze Zeit gemeldet und Sie, und jetzt melden sich immer mehr. Also sagen jetzt erstmal Sie und Sie was, dann gucken wir mal. Ist ja schön, dass in diesem Riesenraum so eine Diskussion zustande kommt. Also. Okay, also das Votum ist erstmal zur Kenntnis genommen. Nichtsdestotrotz, Sie haben sich auch noch gemeldet und dann sagen. Okay, was war mit ganz hinten? Da war. Okay, gut, also dann machen wir das. Machen wir erst noch den dritten Teil, dauert auch nicht so lange, 20 Minuten, versuche mich kurz zu fassen, dann haben wir immer noch etwas Zeit zum Diskutieren. Dritter Teil war angekündigt als Auseinandersetzung mit der Antiglobalisierungsbewegung. Also mit der Beantwortung der Frage, was diejenigen, die sich selbst als Antiglobalisierer, als Globalisierungskritiker bezeichnen, an der Weltwirtschaft auszusetzen haben und für was sie eintreten. Jetzt gibt es in dieser ganzen Bewegung sehr viele unterschiedliche Gruppen. Sie lobt sich ja auch dafür, dass sie ein Netzwerk ist, wo von religiösen Gruppierungen über NGOs bis hin zu Gewerkschaften, ATTAC, zu Freunden der Dritten Welt, auch zu kritischen Volkswirtschaftsprofessoren mit manchem Marx-Zitat, alles zusammenläuft. Und ich mache es einfach so jetzt, dass ich die Auseinandersetzung an einer Bewegung im ATTAC mal durchführe. Wenn es dann andere Positionen dazu gibt, muss man sie einfach in den Raum stellen. Ich denke, das ist sehr bezeichnend, die Position für die Antiglobalisierungsbewegung, beziehungsweise für eine wesentliche Position innerhalb der Antiglobalisierung. Das Weltbild, oder sagen wir mal die Position von ATTAC, behauptet, viele der Elemente, die ich am Anfang unter dem Stichwort Neoliberalismus und vorgetragen habe, also am Anfang von meinem zweiten Teil. Also die Vorstellung, Globalisierung herrscht und das heißt, die internationalen Finanzmärkte sind die neue Macht. Sie unterwerfen die demokratisch gewählten Regierungen ihrer Disziplin und alle Lebensbereiche geraten unter das Diktat des Shareholder Value. Wenigen Globalisierungsgewinnern stehen viele Globalisierungsverlierer hierzulande in der dritten Welt gegenüber. Soziale Unsicherheit, Ausgrenzung und Armut wachsen hier, vor allem aber auch in den Entwicklungsländern. Deswegen bräuchte es eine andere Politik, eine Politik, die die entfesselten Marktkräfte fesselt und Beispiele und erste Maßnahmen einer solchen Politik wären Schuldenstreichungen zum Beispiel oder eine Steuer auf internationale Finanztransaktionen, die sogenannte Tobin-Tax-Steuer. Und ich will einfach an zwei Beispielen diesen Hauptforderungen, also die, es gibt auch noch eine andere Bewegung, die heißt Drop the Debt zum Beispiel, also kürze die Schulden, lass sie fallen. Also die Forderung nach einem Schuldenerlass einerseits und die Vorstellung, man kann der Globalisierung und ihren Wirkungen durch die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen begegnen. Ja, diese beiden Vorstellungen will ich kritisch durchleuchten. Erstens die Vorstellung nach einem Schuldenerlass. Das will ich auch wieder in zwei Abteilungen machen. Was ist es denn eigentlich sachlich? Und dann, welche Vorstellung verbindet Attac damit? Sachlich ist es so, dass diese Forderung von vielen Globalisierungskritikern durchaus auf offene Ohren trifft. Jetzt nicht deswegen unbedingt, würde ich behaupten, weil die Macher der G7, die Führer, die politischen Führer der großen Sieben, jetzt so sehr auf die Globalisierungskritiker gehört haben, aber es leuchtet ihnen ein, dass an dieser Front der Verschuldung der Staatenwelt etwas zu tun ist. Also sie haben ja auch auf einem der letzten Gipfel, dieser G7-Gipfel, beschlossen, einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Den haben sie nicht deswegen beschlossen, wegen der vielen armen, hungernden in der dritten Welt, sondern wegen ihrer eigenen Überlegungen, nämlich dem eigenen Kreditsystem, weil ein Viertel der ganzen globalen Staatenwelt tatsächlich schon seit Jahrzehnten bankrott ist und gar nicht in der Lage ist, die Kredite, die sie, die Schulden, die sie bei den G7 haben, zu bedienen. Also im finanztechnischen Sinne ist ein Viertel der Staatenwelt bankrott, zur Bedienung der Schulden, die aufgelaufen sind, nicht mehr in der Lage. Und wenn jetzt G7-Staatenführer sich entschließen zu einem Schuldenerlass für diese ärmsten Länder, dann ist ein solcher Schuldenerlass bestenfalls der Auftakt zu neuer Verschuldung, also zu erneuter Zinsknechtschaft, wenn ich es mal so ausdrücken will, dieser dritte Weltstaat. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass wenn sie da neue Kredite kriegen, sie ja dafür diese Kredite kriegen, dass sie das, was auf ihrem Territorium noch an für die Weltwirtschaft Brauchbarem sich findet, meistens Rohstoffe, agrarische oder mineralische Produkte, dass diese dann verscherbelt werden müssen zur Bedienung der neuen Kredite. Also es eine Art und Weise ist, wie man einen vollzogenen Staatsbankrott, einen Staatsbankrott vollzieht, als Auftakt bestenfalls zu einer erneuten, zu einem Ansatz für eine erneute Benutzung. Entschuldungsfreunde, also die Bewegung, die jetzt sagt, wir müssen die dritte Welt entschulden, die sieht diesen Sachverhalt ganz anders. Die sagt, es gibt alte Schulden, die waren schlecht. Hätten die reichen Industriestaaten, die G7-Staaten, sich in der Vergangenheit die Entwicklungsländer nicht bei sich so hoch verschuldet, dann ginge es den Menschen dort nicht so schlecht. Also auf die vergangenen Schulden bezogen sagen sie, dass die waren schlecht, die sind verantwortlich dafür, dass diese Staaten so schlecht beisammen sind und die Leute da drin erst recht. Neue Kredite wären gar nicht so schlecht, als könnte Kredit im rechten Maße gewährt durchaus ein Lebensmittel sein für diese Staaten. Deswegen fordert Volk der Schuldenstreichung die Forderung nach neuen Krediten für diese Staaten, sozial vergebenen Krediten. Wobei übrigens auch aus dem Blickfeld gerät, dass auch in diesen Staaten es ein Oben und Unten gibt. Machthaber, Profiteure und die große Masse, die im Unterschied zu hierzulande noch nicht mal als Lohnarbeiter, die in Beschäftigung sind, leben kann. Also bei dieser Forderung für Kredite für diese Staaten, die kriegen erstmal die Staatenführer für das, dass sie dafür Sorge tragen, dass dieser Staat in die Weltwirtschaft eingegliedert bleibt. Und bestimmt nicht deswegen, dass es den Menschen in der dritten Welt besser geht. Also von daher an dem Punkt, relativ kurz jetzt meine Kritik, würde ich sagen, das Komische bei den, oder das Kritikable aus meiner Sicht, bei den Entschuldungsbefürwortern, bei dieser Forderung, an dieser Forderung nach Entschuldung der dritten Welt, ist, dass der Haken nicht im Geld gesehen wird und im Kredit. Nicht darin, dass es auf dem Weltmarkt um die Bereicherung der Nationen geht. Dass daraus ein Schluss gezogen wird, deswegen sind diese Staaten arm, sondern dass die Vorstellung sich geleistet wird, dass Kredit und Geld richtig verwendet durchaus von Nutzen sein könnten. Also nicht, dass Geld, Kredit und Armut der Massen nicht nur hierzulande, sondern erst recht in der dritten Welt zusammengehören, sondern umgekehrt richtig gebraucht, könnten alle diese kapitalistischen Einrichtungen eigentlich ein brauchbares Mittel sein zur Beseitigung von Armut, wenn nur die Politiker endlich von ihrer Verantwortung richtig Gebrauch machen würden und die Finanzinstitutionen und Kapitalisten zähmen würden. Das mal als erster Punkt. Das, meine ich, ist zu der Forderung, jetzt mal ganz kurz, in der gebotenen Kürze, nach Schuldenerlass zu sagen. Die zweite Abteilung, die mit der Tobin-Steuer, ist ja die populärste Forderung, nämlich die Vorstellung, wenn ich auf Finanztransaktionen eine Steuer, eine Umsatzsteuer erheben würde, von mir aus in der Diskussion ist dann immer 1% auf alle Finanztransaktionen, Devisentransaktionen, dann würde das Einnahmen von rund 700 Milliarden Dollar bringen, die dann von internationalen Institutionen wie der Weltbank verwendet für Entwicklungsprojekte zur Verfügung stehen würden. Auch hier wieder die Vorstellung von der Tobin Tax. Von der sachlichen Seite her und dem, was sie an Vorstellungen verbindet. Also sachlich mal gesehen, was hat es mit dem Finanzkapital und seiner Freiheit auf sich? Das gehört wieder in den Teil, den ich im zweiten Teil meines Vortrags vorgestellt habe. Staaten haben doch nicht, weil sie es an Kontrolle haben, vermissen lassen, das Finanzkapital und die Finanzmärkte freigesetzt. sondern sie haben eine eindeutige materielle Berechnung damit verbunden. Nämlich die materielle Berechnung, dass zu dem Programm Unternehmen in alle Welt hinaus zu befördern, die ganze Welt als Betätigungsfeld der Unternehmerschaft zu erschließen, dazu gehört natürlich die Freiheit des Finanzkapitals. Nämlich, dass man Geld, Kapital ganz frei überall in alle Welt transferieren kann, dass dort Geschäfte gemacht werden können, wo immer sich ein Geschäft ermöglicht. Da gehört die Freiheit des Finanzkapitals dazu, sowohl für das produktive Kapital, also die, die in aller Welt produzieren, die brauchen natürlich die Freiheit, ihre Gewinne zu retransferieren. Die brauchen die Freiheit, neuen Kredit zu nehmen, weil sie erweitern wollen. Dazu gehört auch die Freiheit, sich einzukaufen in Banken und Versicherungen in anderen Ländern und ähnliches. All das gehört zur Internationalisierung der Wirtschaft dazu und deswegen haben die Staaten ihr Finanzkapital freigesetzt und die Finanzmärkte weltweit liberalisiert. Wegen der nützlichen Dienste, die dieses Finanzkapital für diese Weltwirtschaft zu leisten vermag. Von daher muss man sagen, ist die Vorstellung erstmal naiv und absurd zu glauben, ein globaler Kapitalismus wäre ohne die Freiheit der internationalen Finanzmärkte zu haben. Aber nehmen wir selbst mal an, es käme zu so etwas wie einer Tobin Tax, also die maßgeblichen Finanzjongleure in der Welt. Auch die Staaten wollen so etwas nicht. Aber nehmen wir mal an, es käme selbst dazu. Was wäre eigentlich damit gewonnen, wenn jetzt Devisengeschäfte mit 1% besteuert würden und das damit eingenommene Geld dann für Entwicklungsprojekte zur Verfügung stünde? Da muss ich erstmal sagen, erstens ist die Vorstellung ein bisschen, auch wie da wieder etwas weltfremd, so insofern, wenn Staaten erstmal mehr Geld einnehmen per Steuer, heißt das noch lange nicht, dass sie dieses Geld für wohltätige Zwecke verwenden. Das ist mal der eine Haken dabei. Also der deutsche Staat, der zum Beispiel mit seinen UMTS-Lizenzen 100 Milliarden eingenommen hat, kam ja auch nicht darauf, die für einen Schuldenerlass zu verwenden, sondern bestenfalls zur Abzahlung seiner eigenen Schulden. Das ging ja in diese Abteilung. Die andere Vorstellung ist halt auch die, das ist, erstens unterstellt man bei der Steuer, das ist der Widerspruch auch wie bei der Ökosteuer. Einerseits unterstelle ich Verhältnisse, in denen Finanzströme hin und her geschoben werden wollen. Ich will sie ja besteuern. Und andererseits soll dann die Steuer andererseits diese Finanzströme im Zaum halten. Das passt nicht hin, wenn ich die Steuer, sie darf dann auch nicht zu hoch sein, sonst fließen die Einnahmen nicht. Also das ganze Programm basiert eigentlich darauf, auf dem Widerspruch, man unterstellt erstmal die schädlichen Finanzströme mit ihren schädlichen Wirkungen, um dann über eine Steuer die schädlichen Wirkungen im Nachhinein irgendwie zu kompensieren. Das ist einfach ein seltsames Programm, würde ich sagen. Dritter Punkt, gerade diese Forderungen, Schuldenerlass und Tobin-Steuer, die kommen daher als, das ist doch was Realistisches. Das sind kleine Schritte, die durchaus, realistisch sind. Es gäbe ja vielleicht mehr zu kritisieren, aber das ist wenigstens durchführbar. Und ich hoffe, da deutlich gemacht zu haben, was sich als Realismus vorträgt, ist eigentlich sehr unrealistisch. Es ist der Glaube an eigentlich gute, weil der Wohlfahrt aller verpflichtete Zwecke des Nationalstaats, der bloß nicht kann, wie er will, weil er in den Klauen oder unter dem Diktat der internationalen Finanzwelt steht. Also das ist immer die Vorstellung, eigentlich wäre der Nationalstaat, eigentlich wären überhaupt die Staaten doch dazu aufgerufen und darauf verpflichtet, all das im Zaum zu halten, wo sie doch in Wirklichkeit die Urheber von der ganzen Geschichte sind. Ich will noch... Ja. Nein. Ich wollte deutlich machen, die Vorstellung im Schuldenerlass, wie auch bei der Tobin-Steuer steckt, ist, also wenn ich das auf einen Nenner bringe, dann ist es immer die Vorstellung, es gibt eine soziale Verantwortung der Staaten und die müssten sie wahrnehmen. Ja? Und eigentlich, wenn sie zum Beispiel die Steuer einführen würden, dann könnten sie die Einnahmen für gute Zwecke verwenden. Ja, das ist ja dann schon die Einsicht, dass es irgendwie vielleicht bei denjenigen, die angesprochen sind, dass die sich dieser Einsicht gar nicht so leicht anbequemen. Aber vielleicht liegt es auch schon vorher, das wollte ich deutlich machen, in der Forderung selbst ist doch schon, das ist komisch, an welcher Ecke man überhaupt ansetzt. Also das wollte ich sagen. Ich mache nochmal den einen Gedanken fertig, dann können wir an der Stelle nochmal einsteigen. Ich wollte nochmal eine allgemeine Bemerkung machen zu der Antiglobalisierungsbewegung, nämlich dass eigentlich, also diese Bewegung gibt es seitdem von offizieller Seite, die G7-Führer eigentlich das Zeitalter der Globalisierung ausgerufen haben. Und die von Ihnen ausgerufene und von mir vorhin kritisierte Sachzwang-Ideologie, Globalisierung erfordert, alles Mögliche, was ich gesagt habe, was Sie sagen. Globalisierung heißt, die Nationalstaaten sind heutigen Tags zur Ohnmacht verurteilt. Müssten endlich wieder sich auf ihre Macht besinnen, sagen die Globalisierungsgegner. Also diese Beschreibung, die Lagebeschreibung der Mächtigen, also die Lüge vom sozialen Sachzwang, die wird erstmal geteilt, um dann, und darin unterscheiden sich dann die Globalisierungsgegner, zu sagen, Moment mal, Globalisierung, ja, das ist schon der Zustand der heutigen Welt. Aber man kann Globalisierung gut oder schlecht machen. Man kann Globalisierung gestalten, auch im positiven Sinne. Die herrschende Politik müsse nur wegkommen von der neoliberalen Ideologie und sich auf ihre soziale Verantwortung besinnen. Die Pflicht des Sozialstaates, des Nationalstaates sei es doch, den Kapitalismus, den globalen, zu zähmen. Und dann hätte man doch wieder einen Nationalstaat mit einem schönen Sozialstaat trennen. Dazu hätten die Führer die Macht, wenn sie nur wollten. Und deswegen besteht ein Großteil der Aktivitäten der Globalisierungskritiker und der Antiglobalisierungsbewegung darin, an diese Führer, dort wo sie sich treffen, zu appellieren, zu demonstrieren, nehmt eure Verantwortung wahr und zähmt die Marktkräfte, die ihr entfesselt habt. Und wenn die das dann, wenn die keine Anstalten machen, das ist ja das, was Sie auch angesprochen haben, wenn man dann erkennen muss, naja, die haben eigentlich eine andere Agenda. Die setzen mehr auf Liberalisierung der Weltwirtschaft, denn als Beschränkung, auf Zähmung. Die setzen mehr als auf Abbau des Sozialstaats, denn auf Aufbau. Kommt man nicht dazu zu sagen, aha, dann sind diese Führer offensichtlich die Charaktermasken der Verhältnisse, die dafür stehen, all die Notwendigkeiten des Kapitalismus durchzusetzen, sondern man appelliert daran und sagt, eigentlich müssten sie doch was anderes machen. Also Fazit an dem Punkt. Das Trostloseste oder das Trostlose ist, oder das von mir, also man muss sagen, ja, das Trostlose ist, dass der moderne Kapitalismus es doch tatsächlich geschafft hat, nicht nur den globalen Globus gnadenlos zu erschließen, sondern auch noch die Kritik an seinem System ebenso weltumspannend zu erledigen, theoretisch wie praktisch. Was aber nicht heißt, dass das nicht ginge. Zumindest die theoretische Kritik habe ich heute Abend vorgeführt. Und vielleicht noch das als Hinweis, wenn man denn schon demonstrativ zu einem Gipfel hingeht und dort gegen die G7 und die Globalisierungsmacher demonstriert, dann müsste man auf Flugblättern zumindest zur Kenntnis bringen, dass die Gipfelmacher die Charaktermasken und Produzenten all der Verhältnisse sind, zu denen sie dann Globalisierung sagen und auf die sie die Menschheit einschwören wollen. Und nicht, wie die Antiglobalisierungsbewegung, an die Verantwortung dieser Machthaber appellieren, sich der Globalisierung nicht blind zu unterwerfen, sondern sie gut zu managen. Das wäre zumindest mal in der Hinsicht von mir eine Position dazu. Lassen wir es erstmal. Gut. Gut, also die angebotene Alternative oder eine denkbare, das müsste eigentlich klar geworden sein mit meinem Vortrag, auf sowas käme ich überhaupt nicht. Also die Alternative mit der Protektion, ja, das ist ja eine, die Staatenführer durchaus abwägen. Das ist doch keine, die ein Kritiker machen würde. Also die, ja, aber ich wollte erstmal daran deutlich machen, also wenn Sie... Ich habe den Vortrag ja schon öfters gehalten und immer kommt, und das wundert mich etwas, die Frage, was ist denn Ihre Alternative oder was haben Sie denn eigentlich zu kritisieren? Mich wundert die Frage immer insofern, als aus meinen Ausführungen doch sehr deutlich geworden ist, dass meine Kritik darauf geht zu sagen, das System selbst, also dieses System, das besagt, es geht um den Gewinn, um die Erschließung der Welt für das Geschäftsinteresse, basiert auf der Armut derjenigen, die den Reichtum produzieren. Dann ist erstmal darin gesagt, dieses System ist kritikabel. Und übrigens sagt das, und das finde ich das Bezeichnende bei diesem Thema auch, das sage nicht ich, sondern das System selbst sagt doch, es ist unvereinbar damit, dass man in dem System selbst noch auf wunderbare Alternativen kommen könnte. Also die Vorstellung, die es früher gab, zu sagen, naja, den Kapitalismus kann man doch zähmen, wenn man den Sozialstaat ausbaut oder sowas, wäre das nicht eine Möglichkeit, dass die Leute, die hier immer unter dem Kapital leiden, die auch be- und vernutzt werden, doch auch zu einem halbwegs anständigen Leben kommen. Das war mal eine ganze Zeit lang eine Vorstellung, die sagt, naja, ich merke zwar, der Kapitalismus geht auf Kosten der Beschäftigten, aber man kann doch den Kapitalismus irgendwie zähmen, den Sozialstaat ausbauen, dann machen zwar die Unternehmen nach wie vor ihre Gewinne, aber die Leute können auch ganz gut davon leben. Und wenn man arbeitslos ist, kommt man auch noch über die Runden. Und wenn man alt ist, kann man von der Rente auch noch irgendwie. Von oben wird heutigen Tags gesagt, diese Vorstellungen gehen nicht mehr. Eigentlich hat man nüchtern betrachtet, man nur die Alternative, entweder man fügt sich allem oder man muss prinzipiell dieses System kritisieren. Das Beispiel nochmal anders gesagt. Opel jetzt. Den Leuten wird die Erpressung aufgemacht von oben, entweder ihr seid billiger oder wir gehen nach Polen. Ja? Das war doch die Alternative, die Erpressung. Damit wird den Beschäftigten eigentlich gar keine andere Alternative gelassen, als zu sagen, entweder, ja, ich muss so billig werden wie die Polen, damit sie da sind, hat den kleinen Widerspruch an sich, um seinen Arbeitsplatz zu behalten, verzichtet man auf all das, was einen Arbeitsplatz eigentlich erst lebenswert macht, nämlich, dass man ein Einkommen davon hat. Eigentlich sagt es, macht diese Erpressung, überlässt oder lässt dem Beschäftigten nur eine Möglichkeit zu sagen, entweder ich füge mich oder hau doch ab, dann geh du doch nach drüben und wir können auch die Fabriken selbst machen. Ja? Also dafür, dass wir Autos bauen, brauchen wir wirklich keinen Forster von General Motors. Das ist eigentlich die Alternative, die aufgemacht wird. Und damit, um es mal so zu sagen, ist es doch sehr deutlich, auch in meiner Referierung davon, dass meine Position die ist zu sagen, die Vorstellung in dieser globalisierten Welt, in dem kapitalistischen Weltmarkt, könnte man eine Alternative finden, dass ich die für nicht zielführend erachte, sondern eigentlich steht als Alternative an, System-Kapitalismus-Kritik, Kritik der politischen Ökonomie. Erstmal theoretisch, jetzt sage ich es gleich so. Ja, und dann wäre man darauf angewiesen, ich vergesse das schon nicht gleich, nur das noch zu Ende, wäre man darauf angewiesen, auch Leute zu finden, mit denen man ja, die das umsetzen kann, um es mal so auszudrücken. Also vielleicht nochmal, damit man es auch nicht immer so klein hält, hängt. Es gibt eine sehr schöne Aussage von Marx zu der Leistung von Kritik. Und zwar Kritik erstmal im theoretischen Sinne. Da hat er geschrieben, der Vorteil von wissenschaftlicher Kritik, also den Anspruch habe ich schon auch das heute dargelegt zu haben, ist, dass vor allem praktischen Umsturz der Verhältnisse die theoretische Kritik zumindest im Kopf alle Verhältnisse zum Einsturz bringt. Also, damit will ich Folgendes sagen. Wenn man sich einig ist, dieses System hat keine guten Gründe auf seiner Seite. Die Vorstellungen, die man sich damit verbindet, in dem System könnte man noch einiges reformieren, verbieten sich, dann ist damit schon mal, zumindest im Kopf, dieses System um seine Existenz gebracht. Leider ist es so, praktisch, darauf habe ich ja hingewiesen, hat das System sehr viel auf seiner Seite, nämlich die praktische Macht und die ökonomischen Abhängigkeiten, die existieren. Ja, und die zu kritisieren und ihn zum Einsturz zu bringen, können natürlich nur die, auf die das System tatsächlich angewiesen ist für seine Macht. Gut. Ja, jetzt machen wir es mal so jetzt. Jetzt haben gleich 50 gemeldet. Jetzt sollen die alle erstmal was sagen kurz und dann sage ich, können wir da nochmal drauf eingehen. Ja, bitte. Sammelt irgendwie, gab der noch, ja, hin. Ja, aber da hilft, welche Alternative hätten Sie dazu? Bei der Frage jetzt. Also das ist. Ihre Alternative sind es aufmachen. Ja, das ist doch komisch. Es gibt sonst noch Alternativen. Wenn du sagst, man wird von den Alternativen stellen. Benutzen Sie die, ich denke, was wir sprechen, sonst sterbe ich. Das geht mit IFLA, alle moderne Alternativen. Ja, jetzt machen wir noch Sie, dann Sie da hinten. Ja, also nochmal zu dem, also jetzt sagen Sie noch. Dann ich wollte noch ganz kurz, wenn du gesagt hast, die Frage, die Sie von heute auch haben, ja, okay, so ist die Politik, aber wie machen wir das jetzt politisch? Das sei jetzt die Frage, die wir brauchen können. Und das glaube ich ehrlich gesagt für mich. Ich habe das Gefühl, wenn man die Kritik jetzt nachvollzieht und sagt, ja, da habe ich wirklich keine Fehler, da kann ich keine Einwände geben. Das ist doch richtig, wir sind abhängig von diesem Wirtschaftswachstum und entweder machen wir da mit, wenn es hier uns scheiße, oder wir machen da nicht mit, und es ist auch nicht scheiße. Allein. Wenn das jetzt nicht richtig nachvollziehen wird, wird wirklich gesagt, was sollen wir jetzt machen, dann habe ich mich wirklich fragen, was vieles an uns stellen. Da würde ich auch fragen, ja, was wollten wir daraus sein? Aber nicht, ja, was ist denn deine Alternative? Wieso denken wir nicht selbst mal aus? Bloß wenn ich halt weiß, dass die Demokratie in Deutschland immer noch ziemlich fehlerhaft ist und sich die Politiker nicht immer übereinstehen, komme ich nicht auf die Idee, die Demokratie abzuschaffen. Und würde ich mir andere Formen überlegen, wenn ich nicht bei weitem welche andere Formen. Na, sehen Sie, das ist, also das ist mal der, jetzt sage ich mal ein paar Antworten auf die Fragen. Das ist schon mal der erste Punkt. Wir sind uns doch gar nicht über die Einschätzung einig. Weil also Demokratie zum Beispiel fehlerhaft oder so. Vielleicht ist es ja so, dass die Demokratie gar nicht fehlerhaft ist, sondern dass die Demokratie die Herrschaftsform des Kapitalismus ist und insofern auch nicht zu verbessern oder von Fehlern zu bereinigen ist. Nochmal so rum ausgedrückt, die Frage ist immer die Frage, nämlich was ist denn Ihre Alternative? Die ist nach der einen Seite, finde ich, immer nicht ganz ehrlich. Weil bei jedem, der etwas sagt, bei dem, was ich sage, wie auch wenn Sie was sagen, da höre ich doch die Kritik, die der Mensch hat, raus. Also wenn ich zum Beispiel sage, von mir aus, der Sozialstaat hierzulande wird zurückgedrängt durch den Neoliberalismus. Dann ist in dieser Kritik eingeschlossen, ich habe den Standpunkt, man muss den Sozialstaat gegen seine neoliberale Deformierung retten. Ja, das ist dann die Alternative, die darin eingeschlossen ist. Wenn ich sage, den Unternehmern werden die Steuern erlassen und immer mehr Steuern müssen die kleinen Leute zahlen, dann ist in der Diagnose enthalten die Alternative, nämlich diejenige, die Vermögensteuer für die Reichen sollte erhöhen. Wenn ich jetzt sage, um mal mein Beispiel zu sagen, das internationale Wirtschaftsleben, die Gewinne, die dort erzielt werden, beruhen auf der Armut der Verelendung, habe ich es mal genannt, in Anspielung auf eine alte Theorie, der Produzenten, der Arbeiterschaften in den verschiedenen Ländern. Und die Staaten entdecken und handhaben den Arbeitslohn als Waffe, nämlich die Senkung des Arbeitslohns in der internationalen Konkurrenz. Dann ist die Alternative doch darin enthalten, nämlich zu sagen, das soll so nicht sein. Nämlich dieses System beruht darauf, dann bleibt nur übrig, dieses System zu kippen und sich die Senkung seines Lohns dagegen zur Wehr zu setzen. Das ist eingeschlossen darin. Deswegen ist ernsthaft, die ganzen Fragen, die kommen immer, sind ernsthaft nie die Fragen, was ist meine Alternative, die habe ich ja da schon angedeutet, sondern es ist eigentlich der Vorwurf zu sagen, aber das ist doch heutigen Tags nicht realistisch. Also es ist eigentlich der Hinweis darauf, wer will denn heute das System kippen? Deswegen, was Sie als Alternative oder als Kritik bringen, ist doch etwas, was unrealistisch ist. Das ist eigentlich der Vorwurf. Da muss man, dann kann man sich eigentlich nur darum streiten, ist die Diagnose korrekt, die ich sage? Oder umgekehrt darüber, was haben Sie als realistischere Alternative zu bieten? Dann sind wir wieder bei dem Punkt. Also verstehen Sie, das ist, von daher ist es immer ein bisschen schwierig und unfruchtbar auch zum Teil, diese Debatte. Aber jetzt sagen Sie, dann Sie. Warum nicht? Also ich finde, das ist erstmal das Erste. Wenn ich weiß übrigens, dieses System ist kritikabel und sollte beseitigt werden, wer das hat, hat auch eine andere Vorstellung. Natürlich habe ich eine Vorstellung, was soll da an die Stelle gesetzt werden. Bestimmt keine neue Weltwirtschaftsordnung, die darin besteht, dass Staaten sich darum streiten, wem der Ertrag aus dem Weltgeschäft gehört. Das ist doch ganz klar. Das kann nie und nimmer die Vorstellung sein. Bestimmt auch nicht die Vorstellung, dass dort Unternehmen und Geschäftsleute und der Profit einen Platz hätte. Bestimmt auch dieses nicht. Ja, das ist doch eingeschlossen in der ganzen Kritik. Wenn ich den Profit kritisiere und das System, dann will ich bestimmt als Alternative kein System haben, in dem der Profit zählt, sondern irgendwie sollten dann schon die Bedürfnisse der Leute und Ähnliches zum Zuge kommen. Und dann sollten Güter nicht um des Geldes wegen und des Geldverdienens produziert werden, sondern davon, dass jeder davon gut leben kann und seine Bedürfnisse befriedigen kann. Das ist doch selbstverständlich darin eingeschlossen. Nur, dass immer gefragt wird danach. Also ich habe hier ja auch nichts zu verheimlichen. Irgendeine Vorstellung werde ich da schon haben. Jetzt habe ich sie in ein paar Punkten angedeutet. Nur, das hilft doch gar nicht. Wir sind doch damit konfrontiert hierzulande, dass die große Mehrheit der Menschheit nicht nur praktisch für dieses System in Beschlag genommen wird. Nicht übrigens, sondern sich auch lauter falsche Gründe einleuchten lässt, warum das Mitmachen von Vorteil wäre. Das ist doch das Problem, womit man hier konfrontiert ist. Also kaum bringt man eine Kapitalismuskritik, heißt, naja, aber letztendlich ist es doch so, ohne Unternehmen, wie sollen das gehen? Letztendlich ist es doch so, was bleibt denn den Leuten hier übrig, als wenn ich meinen Arbeitsplatz behalten will, als mich der Erpressung zu beugen. Was bleibt uns denn übrig angesichts der Globalisierung? Kann es wirklich nicht so sein, wie es bislang ist? Das ist doch die Kampffront, um es mal so auszudrücken, oder das Problem, womit man konfrontiert ist. Also man ist damit konfrontiert, um es nochmal so auszudrücken. Ich diskutiere nicht nur hier in der Veranstaltung über Globalisierung. Bringe das Beispiel von Siemens, wie hierzulande, also wie Siemens kalkuliert und sagt, wenn ihr nicht hier billig Handys montiert, gehen wir nach Indien. Was ist die Antwort der Mehrheit? Sagen, ja, das muss so sein. Wir haben hier zu hohes Lebensniveau, Lohnniveau, das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das ist doch das, womit man konfrontiert ist. Also was sagt man denn dagegen? Dann ist man damit konfrontiert, dann muss man schon diese Selbstverständlichkeiten, diese Globalisierungsgeschichten, Ideologie, um es mal so zu sagen, das Wettbewerbsargument auseinandernehmen können. Da muss man sagen, ja und, wenn, ganz deutlich wird die Unvereinbarkeit, die Erpressung vorgeführt und du findest lauter gute Gründe dafür, dir die Erpressung einleuchten zu lassen. Das ist eigentlich eher die Kampffront, um es mal so auszudrücken, als jetzt zu sagen, ach, ich könnte mir eine schönere Welt vorstellen, wer könnte sich das nicht? Also man muss sich schon über das, was man zu kritisieren hat, erstmal einig sein. Und ob es die korrekte Kritik ist, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und ich würde den auch nicht so tief hängen, zu sagen, naja, das ist ja bloß Theorie, aber mir kommt es auf die Praxis an. Natürlich kann ich, was will ich denn als Praxis machen? Erstmal muss ich die Theorie, das falsche Bewusstsein da kritisieren und natürlich mit dem Ziel, wenn es Leute gäbe und wenn es genug Leute gäbe und man die gewinnt, sich diese Zwänge nicht mehr gefallen zu lassen, dann sieht die Welt anders aus, ja, das würde sie anders aussehen. Aber quasi das abzutun und zu sagen, das ist ja langfristig und utopisch und so weiter, man muss doch hier jetzt was tun. Dann muss ich zurückfragen und sagen, was haben Sie dann vorzuschlagen, was man hier jetzt praktisch tun muss? Die ganze Welt ist voll von Leuten, die sagen, man muss hier was praktisch tun. Also von mir aus angesichts der Hungernden in der dritten Welt, das ist ja jetzt vor Weihnachten, dann sagen, dann muss man spenden. Weil ein Hungernder kann nicht auf die Revolution warten, der braucht was zu essen. Gut, dann spendet man für Adveniat oder sonst irgendwen. Dann gibt es ein Brot und weiterhin verhungern die Leute. Also das, da würde ich immer an solchen konkreten Aktionen sagen, das ist keine Abschaffung des Elends, sondern die notwendige Begleitmusik zu dem Elend, um mal so ein Beispiel zu nennen. Deswegen führt die Alternative, Sie reden hier und tragen vor, man muss doch praktisch was tun, führt so nicht weiter, würde ich sagen. So, ja. Ja, das. Also da muss ich. Doch, kann ich. Da bin ich, an dem Punkt muss ich mal sagen, bin ich sehr prinzipiell und halte sehr viel, obwohl ich sonst nicht so viel halte, von einem Wort, jetzt berufe ich mich nochmal, nicht weil ich gläubig bin, sondern weil ich das eine richtige, korrekte Aussage finde, des jungen Marx. Der hat mal gesagt, wir wollen als Kommunisten nicht die neue Welt dogmatisch antizipieren, sondern aus der Kritik der alten Welt die neue finden. Und das finde ich einen total korrekten Standpunkt. Nämlich zu sagen, ich setze nicht ein Ideal gegen die Welt und stelle mir vor und male mir aus, wie alles schön sein könnte. Sondern das Entscheidende ist, ich muss erstmal kapieren, was die Gesetzmäßigkeiten, die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt sind. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch die neue Welt korrekt bauen. Also nochmal um ein Beispiel zu geben. Es gab mal eine ganze Abteilung Staatenblock. Die kam darauf und hat gesagt, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, wir machen einen realen Sozialismus. Und dann haben sie sich vorgestellt und in dem realen Sozialismus gibt es einen Staat und der hat ökonomische Hebel, nämlich Ware und Geld und die setze ich so ein, dass das zum Nutzen der Werktätigen ist. Das ist richtig eine Alternative, sich ausdenken, dogmatisch die Welt antizipieren, weil nämlich man sich vorgestellt hat, es gibt im Kapitalismus unheimlich viele Sachen, die, wenn sie nur recht gehandhabt werden, von Nutzen für die Bevölkerung sein können. Was rausgekommen ist, konnte man dann dort besichtigen, nämlich kapitalistische Hebel zum Einsatz gebracht, auch nicht so besonders volksnützlich ist. Also verstehen Sie, das ist, deswegen lege ich so viel Wert drauf, zu sagen, die neue Welt, um es mal so philosophisch ein bisschen auszudrücken, die finden Sie, und was korrekt zu machen ist und was richtig ist, und was finden Sie daraus, wenn Sie sich ordentlich mit der Alten befassen. Dann kommt das andere automatisch zum Vorschein, um es mal so auszudrücken. Jetzt sind wir ja schon fast philosophisch, das ist ja schon fast wie ein Schlusswort, aber jetzt wollen Sie noch mal was sagen. Ich habe auch mein Hauptvorwurf war nicht Unrealismus gegenüber Kant, sondern es war nur der Punkt, das war die Zusammenfassung, die gesagt hat, Attac tritt gegenüber mir, jetzt oder Sie mit der Position, auf als Sie sind unpraktisch. Sie reden Kapitalismuskritik, aber praktisch tun, was Realistisches tun, würde doch Attac. Und da habe ich nur drauf gesagt, gucken wir uns die Maßnahmen an, dann muss ich auch sagen, von der Praxis bleibt nicht mehr viel übrig, anderes übrig, als ein guter Glaube und ein falscher, trügerischer Glaube in die Hebel, die es hier gibt, also in die kapitalistischen Einrichtungen, nämlich, dass man eine Steuer zum Beispiel zum Vorteil von der dritten Welt, den Leuten dort, einsetzen könnte. Ja? Und dazu habe ich gesagt, da täuscht man sich über Finanzkapital, Finanzströme und was eine Steuer ist. Also um es nochmal so auszudrücken. Das war mein Vorwurf. Und deswegen ist es, bleibt auch unter dem Strich ja nichts anderes übrig. Da braucht man sich ja auch nicht zu täuschen. Bleibt unter dem Strich nichts anderes übrig bei der Bewegung als eben dieser trügerisch falsche Glaube in die eigentlich guten Absichten der Politik.